Prescott. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist der Stammtisch live und direkt aus euren Lautsprechern, Kopfhörern und sonstigen Abspielgeräten. Am Tisch sitzt der Wassel. Hi. Der Kai ist dabei. Servus. Und ich bin der Jens und der Sommer ist fast rum, oder? Das war die längste Sommerpause, die wir je hatten, inklusive des ganzen Frühlings. Wann ist die letzte Folge veröffentlicht worden? Ich habe keine Ahnung. Februar? Ja, nee, warte mal. Ja, doch. Aber was ist aus der Sommerfolge geworden? Die kommen irgendwann mal unter Lost Episodes. Die vergammelt auf meiner Festplatte. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich die schon noch irgendwie veröffentliche. Also was war denn die letzte, die wir veröffentlicht haben? Waren die bei Wassel im Garten, oder? Nee, die haben wir eben nicht veröffentlicht. Ach, die haben wir nicht veröffentlicht. Am 2.3. haben wir es jetzt mal aufgenommen. Also vor fast 6 Monaten. Haben wir veröffentlicht? Nein. Haben wir aufgenommen, veröffentlicht. Wir haben doch nicht im März beim Wassel im Garten gesessen. Nein. Ja, dann haben wir also schon mal zwischenzeitlich aufgenommen. Aufgenommen, ja, aber nicht, okay, ja, aber nicht geehrt. Ja, ja. So. Richtig. Naja, dann fangen wir mit der altbekannten Tradition ein, dass wir nicht, dass wir reinkommen wieder. Ja. Mit dem ersten Bier. Ich habe ein Bier mitgebracht, das habe ich von aus der Ferne, oder? Genau, aus der Ferne, aus Ismaning, für die, die nicht hier aus der Gegend sind. Das liegt im Norden von München, ist praktisch ein Vorort von München. Habe ich von einem Bekannten bekommen, der in Ismaning lebt und der da auch so in der Vereinsmeierei ziemlich aktiv ist. Und dieses Ismaninger Bier ist 2017 entstanden. Wollte ich sagen, das gibt es noch nicht lange. Das gibt es noch nicht lange. Da hat sich ein Verein irgendwie gegründet und so eine Braugereigenossenschaft und haben mittlerweile 500 Mitglieder oder sowas und wird wohl auch in Ismaning relativ gut verkauft. Mhm. Und die lassen das Brauen in der Schlossbrauerei Hallertau. Aber einer von diesen Genossenschaftsmitgliedern ist selbst Braumeister und der hat das Rezept gemacht. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich sage erstmal nichts dazu. Es gibt noch ein zweites Bier von denen. Das ist jetzt ein helles. Es gibt auch noch ein Weißbier. Also, und das Weißbier ist Bombe. Weißbier habe ich jetzt nicht dabei. Das Weißbier ist echt eins der besten, die ich in letzter Zeit getrunken habe. Also bevor ich es probiere, vom Geruch her riecht das sehr süffig. Das bierige Bier. Das bierige Bier. Puntigama. Was sagt ihr? Ja. Also auf der Kaischen Trinkbar versus Schmeckbar Skala würde es zumindest 8 halbe in Folge. Also 8 trinkbare. 8 Liter kriegen. Ist es okay, aber ich finde es nicht wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht mein Typ helles, ist mir zu malzig. Zu malzig, das ist ja ganz interessant. Ja, ich finde, man merkt es eher. Also ich habe es jetzt gerade vor 10 Sekunden erst gemerkt. Aber bevor du gesagt hast, dass es irgendwie. Ich finde es für ein helles ziemlich bitter. Nee. Ehrlich gesagt. Also es ist wenig Hopfen betont. Also man ist halt mittlerweile gewohnt, irgendwie eher. Was weiß ich, Tillmanns, Giesinger, Erhellung etc., die sind eigentlich alle eher hopfig und das finde ich jetzt eher, also ich schmecke das mehr malzig, aber vielleicht ist ja mein Gaumen. Nee, aber ich finde so, wenn du es so auf der Zunge spülen lässt, ist das doch total hopfig. Ich finde es auch total hopfig. Aber es hat nicht diesen typischen Hopfen-Vorgeschmack. Also ich. Nein, weil es kein Fruchthopfen ist. Ja. Ich glaube, das ist halt einfach, genau, ein normaler Bitterhopfen. Und aber ich finde es also trotzdem relativ malzig, siehst du auch an der Farbe. Das ist ja malzig und malzig. Aber, also es ist ein solides Bier, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah. Weißt du, das ist so ein klassisches Festbier. Ja, das ist ja, so, genau, das geht eher in Richtung Festbier. Ismaninger Dorffest, das geht auch nach der 4. halben, kannst du immer noch einen Händel dazwischen schieben. Ich muss sagen, das Beste habe ich jetzt leider nicht dabei. Das beste neue Helle, was ich in letzter Zeit getrunken habe, das ist echt richtig gut gewesen. Also ich habe nur eine Flasche. Ein Hoppebräu. Das Hoppebräu ist auch gut. Das ist aber, das schmeckt. Das hat mich ja total positiv überrascht. Also ich finde es gut. Ich habe es jetzt letztens auch vom Fass getrunken. Mhm. Im Wirtshaus Eder. Kann ich übrigens jedem, der Bier mag, sehr empfehlen. Gibt es ganz gutes Essen und die haben immer 10, 15 verschiedene Biere da und immer 3 vom Fass. Und da immer wieder was anderes als auf dem Augustiner. Tillmanns haben sie vom Fass. Wo ist denn das Wirtshaus Eder? Im Westend. Mhm. Ist das jetzt schon quasi ein gesprochener Affiliate-Link? Affiliate-Link. Influencer-Link. Ja, auf jeden Fall habe ich da das Hoppe-Preu möchte ich auch gerne, aber das hat mich jetzt nicht so geflasht. Das ist ein gutes Helles, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das wäre etwas Besonderes. Nee, das kriminelle Helle von Munich Brew Mafia. Habe ich nur eine Flasche von gehabt, aber das, also entweder war ich an dem Tag so gut drauf, aber da habe ich echt gedacht, boah, mega gut. Wo hast du es denn getrunken bei welchem? Bei mir daheim. Okay. Also das war richtig, richtig gut. Mhm. Ja, gut, deshalb meine ich, also das ist jetzt gut. Das dann schau doch mal, ob du dann nochmal eine Flasche herkriegst. Ja, ja. Probieren wir das nächste Mal. Besorg das nochmal. Also bei Hoppebräu tue ich mir immer total schwer. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber mit diesem Namen, wenn du da mal so einen, schon einen leichten Zungenschlag hast, ja, Hoppebräu. Hoppebräu. Das kriegst du, irgendwann kriegst du das, glaube ich, nicht mehr raus. Ja? Ja, das stimmt. Aber der macht schon gute Biere, da gibt's nichts. Ich finde auch, der macht gute Biere. Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, ist dieses Flaschendesign. Das finde ich einfach unter aller Sau. Das neue, das helle oder das von den... Nee, das von dem hellen, das finde ich in Ordnung. Das hat irgendwie sowas, diese Mischung aus dieser modernen, aus dem modernen Label und den alten, wie heißen diese Flaschen? Ja, den alten, was weiß ich, die alte Augustinerflaschen sind halt, ja. Die heißen doch irgendwie. Ja, hier, das ist die Euronormflasche und das andere ist. Das ist halt diese bauchigere, ein bisschen gedrungener, wo es halt auch Augustiner und. Aber was störst du dich an dieser serifenbetonten Schrift? Nee, das finde ich in Ordnung. Was ich nicht gut finde, sind eben diese ganzen Craft-Biere, die sind doch in so einer. Ja, das ist wie so eine kleine, wie so ein Stubbi, aber mit einem langen Hals. Also der so wie es Astra in die Richtung geht. Ja, von der Flasche aber ein längerer Hals. Ja. Noch längerer Hals, okay. Genau. Also das sieht man sonst nicht. Und dann sind die, da sind ja so gezeichnete Tiere drauf. Also das heißt ja der Wuide Hund und Vogel Wuide und so. Ja. Dann hatte das immer vorne so eine Handzeichnung. Mhm. Und dann immer eine andere Farbe. Also wenn er es ein bisschen grafischer gemacht hätte, hätte ich es besser gefunden. Aber so dieses Gezeichnete auf so einer altmodischen Flasche. Guck mal, Kai, du bist, glaube ich, Nummer 2. Okay. Ja, passt. Gut. Naja, die Frage ist halt immer, was willst du bezwecken? Und wenn dein Hauptanliegen ist, dass du dich von den anderen abheben willst, dann kannst du natürlich nicht einfach so jetzt. Ja, aber also ich finde es auch, also ich finde, da gibt es. Zeig mal ein Bild hier. Ich muss mal gerade gucken. Also ich finde jetzt, dass da deutlich schönere Bierdesigns gibt. Also ich finde zum Beispiel hier das von dem Ismaninger, finde ich echt ein schönes Logo. Also da siehst du ja der Wasserturm von Ismaning drauf und so und so einfach gehalten. Das finde ich echt nett, ja. Bis wann ist denn das haltbar, wenn ich mal so fragen darf? Bis Ende des Jahres. 28.12. War das eine Einmalbrauung? Nee, die machen das regelmäßig. Okay. Also das verkauft sich da ganz normal im Getränkemarkt. Okay, also, cool. Gut. Und wie gesagt. Nee, also ich finde es wirklich, wirklich solide, muss ich sagen, ja. Und wenn du das, aber was richtig gut ist, ist das Weißbier. Das ist hier schwierig. Das habe ich auch schon mal, hast du mich auch mal drauf, sieht aus wie Bananenweizen. Das ist so ganz gelb, ja. Und schmeckt total gut. Okay. Also kann ich echt empfehlen, ja. Mhm. Ja. Also das war jetzt mal das erste Episodenbier. Kann man so. So, das ist ja nur, verstehe. Genau, das andere ist das, was du da auf dem Handy gerade aufhast, was läuft dem anderen, das war das helle. Und das sind die. Also ich würde mich hier eher an diesem farbig-poppigen total stören. Ja, das meint er ja, Jens, ja. Also das mag er ja nicht. So, er mag das, finde er ganz gut. Ich finde die Kombination von diesem, weißt du, ich finde, das ist eine sehr altmodische Flasche oder zumindest keine Flasche, die irgendwie Dynamik ausstrahlt. Dann ist das Gezeichnete, finde ich, und dann noch diese harten Farben. Ich finde, das passt alles drei nicht zusammen. Also da gebe ich dir recht, wenn man es bei den unteren Bildern einfach nur belassen hätte, dann und die vielleicht auf so einem cremefarbenen Hintergrund oder von mir aus zur Unterscheidung in diversen Creme- bis Brauntönen irgendwo, hätte ich mir dann auch wahrscheinlich eher eingehen lassen, als wie dieses Poppig, das verstehe ich jetzt. Ja. Aber hier der Hoppus selbst, der Markus heißt der, glaube ich, komme jetzt gerade nicht drauf, Das ist halt ein total sympathischer Typ so. Mit dem, also der war jetzt auch bei dem Giesinger, lange nach der Brauereien war er auch, gab es ja 23 oder 24 Stände und die waren halt alle in so kleinen Bütchen drin. Mhm. Teilweise zu zweit. Beim Giesinger auf dem Gelände praktisch, auf dem Hof und auch oben, wo die Kirche ist, die evangelische, so im Hinterhof und so. Und das, da war richtig was los und da hatte halt die meisten Brauereien hatten dann, haben sich so einen Stand geteilt und was machst du denn? Ich habe wieder einen Wackler hier drin. Okay. Das ist ein elektrischer Stuhl. Und da war er auch da. Elektrischer Stuhl. Ja. Auf jeden Fall ist das ein sehr sympathischer Typ. Und der baut ja jetzt gerade seine eigene, in Waakirchen, das eigene Sudhaus oder die eigene Brauerei. Ja. Könnte man auch mal hinfahren, sich mal anschauen. Ja. Jo. Jo. Legen wir mal thematisch zum Thema, ne? Ah, jo. Ja. Was haltet ihr denn vom Jahrhundertsommer? Zum Jahrhundertsommer, darüber willst du jetzt reden? Nein, ich will jetzt nicht über den Sommer reden, ich möchte über den Klimawandel reden. Also vielleicht ganz kurz, bevor ich hier mit einer Frage einsteige, eine kurze thematische Einleitung meinerseits. Ja. Also, jetzt habe ich ja in den letzten zwei Wochen gefühlt 138 Artikel zum Klimawandel und es reicht jetzt und jetzt ist aber Schluss und wir müssen jetzt wirklich mal was ändern. Ja. Und pipapo und tralala gelesen und gesehen und gehört und alles scheiße und irgendwie, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe langsam das Gefühl, dass das einfach, es braucht einfach irgendwie so diesen Trigger nicht mehr. Wir müssen jetzt einfach unser persönlichen Lebenswandel ändern. Und zwar jeder einzeln. Das glaubst du, den Trigger braucht es nicht? Oder wir müssen, ich glaube, den braucht es jetzt einfach nicht mehr, weil der wird nicht kommen. Wie soll der, also ja, woher soll der kommen? Ja. Was muss passieren, dass, ich will nicht sagen alle gleichzeitig, ja, aber dass zumindest es endlich wieder den Leuten klar wird, dass man die Erde nicht bewahren kann, indem man immer mehr vom Gleichen macht. Und jetzt habe ich da viel gelesen und gehört und die Frage ist immer, finde ich, wo fängt man denn eigentlich an? Und die Antwort darauf könnte, glaube ich, heißen, naja, bei den Sachen, die halt am meisten CO2 irgendwie in die Luft pusten. Und was ist das Ganze? Fliegen. Aber auf Fliegen zu verzichten ist echt hart. Insbesondere in so einem. Was heißt das, nur damit du es mal spezifizierst, das Fliegen heißt, pro, also als Verkehrsmittel ist das CO2-intensivste oder, das oder, ist oder sozusagen das in, das Gesamt, in der Gesamtbetrachtung ist das das? Nein, das ist sicherlich nicht in der Gesamtbetrachtung das härteste, wobei ich das ehrlich gesagt gar nicht genau weiß. Ja. Aber das ist sozusagen der für mich am ehesten erreichbare Hebel wahrscheinlich. Ja? Mhm. Also ich habe irgendwie gelesen, ein Interkontinentalflug, wobei die Länge der Flüge ist gar nicht so relevant. Also ein Flug im Grunde genommen ist ungefähr so viel CO2-Ausstoß wie ein Jahr Pendeln 30 Kilometer hin und, nee, 30 Kilometer einfache Strecke. Ist ein Interkontinentalflug. Pro, ist ein Flug. Pro also, Person gerechnet pro Nase oder? Gerechnet. Pro Nase. Absolut. Pro Nase. Pro Nase, okay. Genau. Und Interkontinentalflug und jetzt so klassischer Kurzstreckenflug in Europa unterscheiden sich gar nicht so sehr. Weil bei Landung und genau, beim Starten wird halt viel einfach am meisten verpustet und außerdem hast du diesen Mengen, also diesen Degressionseffekt, weil halt einfach Interkontinentalflieger meistens 1,7, 1,8 mal so viele Leute wie so ein klassischer innereuropäischer Flug oder so. Und dann hattest du überlegt, ob du praktisch. Naja, jetzt bin ich halt sozusagen an dem Punkt, dass ich halt sage, okay, irgendwie, es kam doch diese Studie raus von dieser Heißzeit, ja, diese Tipping Points, die sie da angesprochen haben. Habt ihr das mitgekriegt? Mhm. Also es gab irgendwie so eine große Metastudie vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und die haben nochmal sich in so einer Metastudie angeschaut, was sagen denn eigentlich die einzelnen Studien aus den unterschiedlichen Fachbereichen zum Thema, keine Ahnung, Schmelze der Poleiskappen oder wann legt irgendwie dieser dieses Methan, was irgendwie am Meeresboden gebunkert ist, ja, wann deckt das sozusagen ab? Oder Methaneis. Das ganze CO2, was in den ganzen Permafrostböden und so gespeichert ist. Mhm. Und die sind irgendwie zu dem Punkt gekommen, dass irgendwie dieses 2-Grad-Ziel eigentlich viel zu nah ist an diesen Tipping Points und es sein könnte, dass das eben keine linearen Prozesse sind, sondern dass eben, wenn du Pech hast, irgendwie bei 1,8 Grad durchschnittlicher Klimaerwärmung, dass du einfach durch bist und dann ist das ganze Klima halt gekippt. Und was folgt daraus? Da folgt halt dann irgendwie ein Anstieg von, weiß ich nicht, 5 bis 10 Grad. Ja. Also im Grunde genommen wird sich Flora und Fauna wieder so entwickeln wie, keine Ahnung, zu Dinosaurierzeiten. Ja. Das war so das Outcome dieser Studie. So, zurück zu deinem Punkt. Also zurück zu meinem Punkt. Für mich ist jetzt die Frage, was kann man denn sozusagen als Einzelner tun? Ganz davon abgesehen, dass man natürlich irgendwie seine politische Macht, also sprich bei Wahlen irgendwie klimafreundlich wählt, ja. Mhm. Das sowieso, aber also was kann man denn eigentlich im Alltag wirklich tun, um seinen CO2-Abdruck zu reduzieren? Jetzt hätte ich, also wenn du sprichst jetzt, das war im zweiten Ding jetzt halt wieder allgemein über den CO2-Abdruck, aber du wolltest jetzt ja eigentlich erst aufs Fliegen grundsätzlich hinaus, oder? Nee, ich habe mich halt gedacht, okay, was kann ich persönlich in meinem Leben ändern? So, was hat den meisten Impact? Ist es ja wirklich, ich würde behaupten, dass ich einen relativ geringen CO2-Abdruck habe im Vergleich zu anderen Leuten in westlichen Industrienationen. Ja, wir haben kein eigenes Auto. Wir fliegen so gut wie nie irgendwie mal am Wochenende irgendwie in irgendeine europäische Metropole. Wir sind eigentlich ein fast vegetarisch lebender Haushalt. Was fällt mir noch ein? Wir befeuern nicht irgendwie ein eigenes Haus. Du hast keinen Berufsverkehr. Genau. Ja, genau. Ja. So. Und die zwei Hebel, die ich bei mir gesehen habe, ist tatsächlich, Fliegen. Ob es nicht einfach sinnvoll ist, sich fleischfrei zu ernähren. Und das zweite, und das ist natürlich der größte Hebel, Fliegen. Ja, also irgendwie aufs Fliegen zu verzichten. Ich denke, man muss halt immer mal ein bisschen grundsätzlich schauen, um jetzt mal beim Fliegen zu bleiben, wer fliegt denn viel? Ist es wirklich der, sag jetzt mal, individual Tourist, der einmal im Jahr ist, oder sind es im Prinzip viele Business-Sachen, wo du, sag jetzt mal, viel von A nach B fliegst, oder ist es viel von mir aus Transportgut, was mit Luftfracht transportiert wird oder so weiter. Ich habe zum Beispiel, ich hab einen Spätzl, der ist Professor an der Uni und der ist dauernd bei irgendwelchen Konferenzen. Oft irgendwie auf Hawaii oder in Brasilien oder dann hier und da. Und der sagt, ihm gehen diese Konferenzen total auf den Sack irgendwie, weil bringen tun die gar nichts. Da geht es eigentlich bloß ein bisschen um Sehen und Gesehen werden. Aber dafür fliegen 1000 Leute irgendwie dahin und dahin, da, wo ich mir dann denke und vielleicht auch bei vielen anderen Business-Sachen, ob es nicht in manchen Bereichen auch reichen würde, das Ganze mit vielleicht irgendwelchen Telefonkonferenzen irgendwie zu machen, anstatt dass man die ganze Mannschaft dahin fliegt. Auf der anderen Seite hast du natürlich klar diesen Individualtourismus, wobei du dir da schon auch die Frage nach den Alternativen stellen musst und zum Beispiel Kreuzfahrten alternativ, die dann, dass du sagst, du fährst mit dem Zug nach Venedig und dann machst du eine Kreuzfahrt. Ein totaler Quatsch. Also das ist total hirnrissig, also, weil da bläst du noch viel mehr in die Luft raus. Ja, durch Wasser bewegen ist halt einfach energetisch aufwendig, ja. Ja. Ja. Ich bin jetzt halt mit dem Zug gefahren, mit dem ICE nach Nürnberg gefahren und das ist schon die Strecke, die auch diese 4-Stunden-Strecke dann nach Berlin irgendwie zum Beispiel macht und wo ich mir schon auch gedacht habe, ja, wenn man die jetzt halt irgendwie mehr ausbauen würde, dann würde man bestimmt irgendwie da den CO2-Ausstoß durchs Fliegen reduzieren. Aber auf der anderen Seite haben die 30 Jahre gebraucht, um diese Strecke zu bauen. Die haben doch kurz nach der Wende haben die auch angefangen, an dieser Strecke zu schrauben irgendwie. Also das entweder das geht schneller oder du kannst es auch gleich fast bleiben lassen. Ja. Dass du halt dann wirklich eine zeitliche Alternative zum Fliegen auch darstellst. Ja, aber ich würde gar nicht so sehr auf, also, weißt du, diese ganze politische Dimension des Ganzen, ist die überhaupt noch, also ist die überhaupt in unserer Reichweite, ja? Also ich habe immer das Gefühl so, wir reden, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt kenne ich den Klimawandel schon immer. Seit Anfang der 90er. Ja. Mhm. Ich glaube, bei uns in den 80ern, als wir groß geworden sind, haben wir schon über das Ozonloch geredet. Genau, haben wir, über das Ozonloch geredet, aber nicht über den Klimawandel. Ja. Ja. Aber wir haben dann gedacht, wir haben das Ozonloch durch die FCKW-Reduzierung im Griff. Ja. Ich denke, im Großen und Ganzen ist, egal ob jetzt bei dir oder bei vielen anderen da draußen, du bist dir vielleicht noch etwas bewusster als viele andere, eigentlich wäre es ganz einfach. Du musst eine more fancy und praktischere dazu Alternative irgendwie herstellen. Zum Flug. Zum Fliegen. Ja. Weil, also nur ganz kurz als zur Ergänzung, weil wir eben uns ja gefragt haben, wie viel entfällt auf Geschäftsreisen und wie viel auf private. Ich habe jetzt hier mal bei Statista geguckt. Es ist jetzt Frankfurter Flughafen, Jahre 2012 bis 2017, da war die Verteilung Geschäftsreisende 37%, private Passagiere 63%. Hm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, ich hätte es andersrum vermutet. Ich auch. Aber ja, wird wohl stimmen, ja. Aber die Frage ist aber, ja. Aber, stopp, ja. Das ist Frankfurt. Und Frankfurt ist das internationale Drehkreuz auch für Privatflüge nach Übersee und nach Asien. Wenn du jetzt aber wahrscheinlich den Flughafen München vielleicht oder du gehst noch kleiner, irgendwie Köln-Bonn oder sowas, da hast du unter Umständen vielleicht ganz andere. Ja, wobei da auch die Leute dann ja fliegen. Die fliegen dann ja Köln, Frankfurt, was weiß ich. Ja, aber nicht Köln-Frankfurt fliegt niemand, aber doch, ich weiß, was du doch, fliegt auch. Köln-Frankfurt? Ja, klar. Es gibt doch nicht Leute, die von Köln nach Frankfurt fliegen. Doch, es gibt Leute, die fliegen von Stuttgart nach München. Transit halt. Ich bin früher von Nürnberg. Ach so, Zubringer. Ja, ich bin früher Nürnberg-Frankfurt geflogen. Wer macht das? Ja, weil das lustig, das ist sogar so. Ich bin ja früher sehr viel geflogen. Und dann, ich bin von Frankfurt aus geflogen und meine Kollegen von Nürnberg aus, weil die in Erlangen gearbeitet haben. Ja. Und dann waren die Flüge von Nürnberg aus deutlich günstiger als von Frankfurt aus, weil die Lufthansa macht halt die Angebote günstig, weil sie sich gegen da, weil die da ein Monopol drauf haben, dass du dann von da aus, wenn du über die fliegst, dass du dann Anreiz hast, dass du nicht auf die Emirates oder sowas umschwenkst, ja. Die nur direkt von Frankfurt aus fliegen, ja. Und deshalb machen sie diese Zubringer-Geschichten, machen sie günstig. Ja, schau, das ist wieder so eine politische Sache, ja. Da muss ich einfach sagen, es kann einfach nicht sein, dass der Gesetzgeber sowas zulässt. Naja, ja, aber die Frage ist jetzt, also das ist ja jetzt Details, aber die Frage ist ja wirklich, was du eben angesprochen hast, was bedeutet das, auf Fliegen zu verzichten? Also dieser Aspekt mit, wir machen, also wenn man das mal aufs Geschäftsleben überträgt, wir machen mehr mit Skype-Meetings und so weiter, das versuchen ja Unternehmen seit 20 Jahren. Also seit es das erste Mal irgendwie so Telefonkonferenztechnik und Videokonferenztechnik gibt, wird das ja auch massiv forciert. Ja. Funktioniert halt nur bis zum gewissen Grad. Ich merke halt, weil die dass nur ganz kurz, die Unternehmen haben ja selbst ein Interesse dran, weil das ja viel billiger ist. Ja. Also ich glaube, das wird schon maximal richtig, forciert. Genau. Ja. Ja, genau. Die Unternehmen wollen das. Das Problem ist nur, die Mitarbeiter finden es halt geil, ja, von irgendwie 6-mal im Jahr irgendwie von München in europäische Metropolen zu fliegen. Das merke ich ja bei uns, ja. Da finden es, also bei uns ist einfach so, ich bin ja in so einem Internationalteam und wir sehen irgendwie unsere Kunden 2-3-mal im Jahr. Mhm. Jeden Kunden, jeder hat irgendwie so 3-5 Kunden. So, das heißt, die Leute finden es irgendwie geil, mal eben nach, keine Ahnung, Tallinn zu fliegen, nach Brüssel zu fliegen, nach Wien zu fliegen, ja. Weil da machen sie dann noch irgendwie private Verlängerung, nehmen irgendwie noch ein langes Wochenende mit. Und da ist meines Erachtens, also ich glaube, unsere Firma findet es überhaupt gar nicht geil, dass die Leute. Ja, wobei jetzt, also gut, das brauche ich jetzt so, aber ich bin ja jetzt in der Branche tätig, wo man viel fliegt oder viel unterwegs ist und glaub mir mal, bei uns ist keine heiß auf Fliegen. Also wir sind alle froh, wenn wir nicht fliegen müssen, ja. Aber du hast also andere Flüge vielleicht. Ich bin auch früher international, was weiß ich, nach Orlando und New York, San Francisco. Ja eben, aber das sind doch die Flüge, die einem auf den Sack gehen. Aber wenn du jetzt hier 2 Stunden nach Wien fliegst und dann nervt dafür, auch, es nervt alles. Also ich fahre zum Beispiel, ich habe ja für mich persönlich die Konsequenz, dadurch, dass ich fast nur noch innerdeutsch unterwegs bin, wo ich früher viel geflogen bin, ich mache alles mit der Bahn, alles. Weil es einfach viel bequemer ist Also es ist natürlich auch ein Spezifikum von München, weil du einfach so eine weite Anreise zum Flughafen hast. Das dauert halt einfach viel zu lang. Wenn ich jetzt in Frankfurt wäre, würde ich das wahrscheinlich häufiger machen, dass ich fliege, weil es einfach doch dann nochmal Zeit spart. Aber ich mache das mittlerweile teilweise so, dass selbst nach Düsseldorf, was mit dem Zug 4:38 von München aus kürzeste Verbindung ist, oder 5 Stunden, ich weiß jetzt nicht genau, selbst das teilweise mit dem Zug mache, wenn ich nicht morgens um 8 einen Termin oder um 9 einen Termin habe, weil ich einfach diesen ganzen Hustle mit, ich muss dann sitzen da blöd am Flughafen rum, Sicherheitskontrolle, Handgepäck, dies, Stress, weil alle Leute mit Handgepäck fliegen, kriegst keinen Koffer unter, habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ja. Aber deshalb meine ich, also dieser Aspekt, den du jetzt gerade geschildert hast, dass da Kollegen das geil finden, ja, das gibt es mit Sicherheit, aber das, ich glaube, bei den 37% da jetzt Geschäftsreisen, ich glaube, die meisten würden sagen, wenn heute das Beamen erfunden wird, ich verzichte gerne auf dieses Fliegen. Oder wenn wir über Skype was machen können, wir machen es über Skype. Ja. Also ich glaube, dass wenn du wirklich viel Reisender bist, dann geht dir das alles irgendwann nur noch auf die Nerven. Ja, klar. Das macht keinen Spaß und gar nichts mehr. Das ist am Anfang mal spannend und dann ist es einfach nur ätzend. Weil Flughafen ist halt einfach immer ein Stress, ja. Diese grandiosen Flughafenkritik von Georg Dietz gelesen auf Spiegel Online. Die du umgeschickt hattest auch. Ja, habe ich gelesen. Oh, ich habe das bestimmt 5 oder 6 Mal gelesen, weil ich einfach jede Zeile davon so geil fand. Ja, der war auch gut. Und wann hast du es geschickt? Bei Facebook hattest du das gepostet. Ah, okay. Facebook oder bei Twitter? Bei Facebook. Ah, okay. Aber vielleicht nochmal kurz zurück, also wenn wir das jetzt mal... Warte nochmal ganz kurz, es ging um Flughäfen als Unorte sozusagen, mhm. als Leichen des Kapitalismus oder nee, als Fliegenfänger des Kapitalismus sozusagen, ja. Ich hab's kurz gesehen, aber ich bin nicht dazu gekommen zu lesen. Wirklich, ich kann das nur empfehlen, es ist einfach echt total geil. Gut, ja. Ja, aber die Frage ist ja, okay, was, wenn man jetzt sagt, okay, wir sagen mal, Fliegen wäre einer der Stellhebel, um der Klimakatastrophe irgendwie zu entgehen, beziehungsweise da seinen eigenen Beitrag leisten zu können, weil bei mir ist das ja ähnlich wie bei dir. Also ich habe jetzt auch kein Auto. Ich würde auch sagen, ja gut, ich esse schon viel Fleisch, das ist der Unterschied. Aber bei mir ist halt der Unterschied, ich bin halt dienstlich sehr viel unterwegs. Und ich habe jetzt überlegt, wann wir wir waren jetzt diese Woche ja in Polen und sind auch geflogen nach Danzig. Und das war das erste Mal, seit ich mit meiner zukünftigen Frau zusammen bin, dass wir zusammen geflogen sind. Wir haben bis jetzt immer alles nur innereuropäisch Zug oder Auto gemacht. Mhm. Selbst nach Hamburg oder so sind wir auch immer mit Zug gefahren. Mhm. War das eine bewusste Entscheidung? Nee, ich glaube nicht. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Aber ich hätte jetzt gar nicht so die Möglichkeit zu sagen, ich verzichte aufs Fliegen, wenn ich es dienstlich bedingt machen muss. Also ich versuche es schon, soweit es geht, hatte ich ja eben gesagt, dass ich eben, also im Vergleich zu früher viel, viel weniger fliege, aber ich kann es halt nur so bedingt selbst beeinflussen, ja. Also wenn sie halt einfach... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, also bei mir ist jetzt auch so, ich muss halt irgendwie im September nach Tallinn. Ja, da ist beim Zug. Und ich sollte eigentlich nach Brüssel, aber ich überlege das einfach abzusagen, ja. Und zwar wirklich aus diesem CO2-Grund. Also Brüssel hättest du jetzt vielleicht noch eine Zugalternative, aber Tallinn überhaupt keinen daran denken, auf irgendeine andere Weise im Businessbereich da hinzukommen, als wie zu fliegen. Ja. Ich meine, du kannst mit dem Zug nach Stockholm und dann mit Schiff über. Das ist ja genauso irre. Aber nochmal zu diesem, weil du sagst, ja, manche Sachen gehen nicht, ja, aber zum Beispiel, keine Ahnung, ja, nach London zum Beispiel. Kannst du wunderbar mit dem Zug fahren. Ja, wenn du den Zug, pass auf, wenn du den Zug als Alternative anführst, dann lasse ich mir das eingehen. Aber wenn du dir jetzt überlegst, dass anstatt, dass diese 500 Leute im Flieger nach London, wenn die von hier aus sich alle in Autos setzen und mit Autos da, das ist natürlich in der CO2-Bilanz auch vollkommen marode. Deutlich besser. Deutlich besser als Flug? Ja. Ernsthaft? Ja. Okay. Also wirklich deutlich besser. Ist aber natürlich von der Bequemlichkeit her keine wirkliche Alternative, weil wenn du da irgendwie 12 Stunden Auto fährst oder 1,5 Stunden, 2 Stunden fliegst. Ja, natürlich. Also das ist ja gerade mein Punkt, ja. Also sozusagen die Frage ist ja, also lass mich das nochmal umformulieren. So, wir sehen alle zu, wie unsere, kein Ale. Doch, Pale Ale. Ja, aber wenn wir das jetzt trinken, wir müssen doch erst die dunklen trinken, oder nicht? Nee, das sind ja keine Stouts. Ja, bist du sicher? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Okay, also wir sehen sozusagen, wir sehen alle zu, wie wir, wie wir wirklich, wie die Lemminge auf die Klippe zu rasen. Die Frage, die sich mir halt da überall stellt, ist, kann der Einzelne oder kann ein Zusammenschluss von Einzelnen funktionieren? Also, oder muss man das von einer höheren Stelle aus durch Subventionsstreichung auf der einen Seite, Subventionierung auf der anderen Seite irgendwie polarisieren? Das eine unterbindet den anderen nicht, von seiner Pflicht zu handeln. Ja, also ich glaube, also prinzipiell ist ja der Ansatz von dir, ist ja lobenswert, ja, und man sollte das ja natürlich auch versuchen, wo man kann. Ich glaube aber, dass die meisten Menschen so nicht ticken, so. Also ich glaube, das ist ja... Ja, das wird, genau. Und habe ich ja die Metapher der Lemminge genommen. Ja, so, das, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob Lemminge der richtige Begriff ist. Also das ist ja schon... Also erstens, ich glaube, viele Leute haben noch nicht... Also ich weiß nicht, ob es jedem 100% bewusst ist, was das bedeutet. Und ich glaube, es ist jetzt hier im europäischen Umland und in Deutschland selbst, ich glaube, da gibt es jetzt wenige Klimaverweigerer. Also es ist zumindest kein signifikanter Anteil der Gesellschaft, wie das vielleicht in den USA der Fall ist. Also Klimawandelverweigerer oder Leugner. Also die AfD ist meines Erachtens, haben die das doch da in ihrem Programm irgendwie drin, dass sie den Klimawandel nicht anerkennen. Ja, aber ich weiß nicht, also gut, mag sein, aber die Frage ist die halt. Die sagen ganz klar, es ist noch nicht sicher, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Mhm. Aber ist egal, wir wollen uns jetzt nicht für die AfD ärgern. Nein. Aber auf jeden Fall, die Frage ist halt, zu wie viel persönlichem Verzicht bist du jeweils bereit, um for the greater good was zu tun? Das ist das, oder sagst du einfach, ich lebe jetzt hier noch 60 Jahre und meine Kinder, die leben noch hoffentlich nochmal 60 Jahre mehr als ich. Mhm. Oder wie auch immer das Verhältnis da ist. Das wird schon noch gut gehen bis dahin. Und ich glaube, die Einstellung haben viele. Also, oder die machen sich da gar nicht so tiefgreifende Gedanken zu, ja. Darum sage ich ja, du musst ihnen an und für sich einfach schickere und einfache Varianten zur Verfügung stellen. Dann wird der Mensch schon allein aus Bequemlichkeit zu diesen Dingern wechseln. Ja, und es muss halt aus meiner Sicht eindeutig mehr durch den Staat forciert werden, ja. Ja, aber also was ich halt so ein Problem damit habe, ist, es entbindet jeden Einzelnen irgendwie von der. Nee, aber es ist, wie gesagt, ich glaube, da ist halt, da sind halt die meisten Menschen, da zähle ich mich auch bis zum gewissen Grad zu, ist halt einfach sagen, hey, ich denke jetzt erstmal, also bis zum gewissen Grad an mich, ja. Und wenn ich, will ich auf, will ich auf den Trip nach Danzig diese Woche verzichten? Genau, ich glaube nämlich nicht. Ja, so ist ganz klar, die Antwort lautet, natürlich will ich darauf nicht verzichten. Das heißt, wir müssen es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, das uncool zu machen. Ja? Jetzt ist mir schon klar, dass das halt irgendwie, ja, es sollte schwierig werden, irgendwie sich die Welt anschauen, als uncool zu titulieren, ja. Also zwei Sachen. Erstens, du hast ja immer so einen sehr hehren Ansatz, in dem du sagst, jeder muss sich da selbst irgendwie, das ist schon, ich will das gar nicht als normativ verstanden haben. Ja? Ich will nur sozusagen die Diskussion nicht wieder auf diese Ebene lenken, die ja so schnell hat, ja, im Sinne von, ja, der Einzelne kann dafür nichts machen. Nein, und deswegen, meine ich auch nicht. Und deswegen ist gefälligst die Politik in der Pflicht, da was zu tun. So, und darum warten wir einfach drauf. Nee, so meine ich es nicht. Aber wichtig ist eigentlich am Ende des Tages, was unterm Strich rauskommt. Und da ist es dann... Nein. Das glaube ich nicht. Ich würde jetzt sagen, wichtig ist, dass wir den CO2-Ausstoß senken. Ob wir den CO2-Ausstoß dadurch senken, dass jeder sich selber bewusst ist, dass er jetzt den CO2-Ausstoß senken muss, oder ob wir Maßnahmen genereller Art ergreifen, um den CO2-Ausstoß jedes Einzelnen zu senken, das halte ich für relativ irrelevant. Aber der Prozess ist doch das, also wie man da hinkommt, ist doch total relevant für die Gesellschaft. Schau mal, wenn du jetzt CO2-Kontingente für jeden Bundesbürger aussprechen würdest und diese CO2-Kontingente könntest du entweder, wenn du welche zum Schluss übrig hast, steuerlich geltend machen oder wenn du mehr verbrauchst, musst du Steuer irgendwie nachzahlen. Ich denke, das Problem hätte sich relativ schnell gelöst. Beziehungsweise wahrscheinlich hätte sich das Problem schon gelöst, aber du hättest wahrscheinlich eine Bevölkerungsspaltung zwischen Reich, denen, die viel haben, denen ist das dann vollkommen wurscht. Und die Leute, die keine Steuern zahlen, haben überhaupt auch keinen Anreiz. Das ist doch bis zu einem gewissen Grad sogar auf makroökonomischer Ebene so, dass du halt als Land auch praktisch von Ländern, die nicht so einen hohen CO2-Ausstoß haben, praktisch so Zertifikate kaufen kannst. Ja. Das geht ja, das gibt es ja auch. Das war jetzt auch bloß eine schnelle Idee. Da kann man aber an dem Konzept, denke ich, würde sich zum Beispiel fallen lassen. Aber das ist was, wo ich meine, du musst halt einfach, jeder Einzelne muss einen persönlichen, greifbaren Anreiz haben und nicht irgendwie das Klima besser machen. Das ist kein greifbarer Anreiz. Das ist viel zu abstrakt, als dass da irgendjemand sagt, oh ja, Gott, stimmt. Ich glaube halt, dass einfach nur ein Bruchteil der Bevölkerung so denkt, ja. Da ist halt jeder viel mehr auf sich selbst bezogen, als da for the greater good zu denken. Das ist halt einfach so. Aber da geht es doch nicht um the greater good. Naja, schon. Du sagst halt einfach, okay, ich will halt, dass hier der Planet. Das tut so, als wenn das was Abstraktes wäre, aber das ist doch nichts Abstraktes. Im 2003 im Sommer sind europaweit 65.000 Leute aufgrund der Hitzewelle gestorben. 2003. Ja. Das ist doch abstrakt. Das war bisher der Das ist genauso wie wenn du stehst doch nicht da, um dich rumfallen 65.000 Leute um. Das ist wie wenn das wäre nicht abstrakt. Das ist genau, Europa. Ist genauso abstrakt wie da sind im Mittelmeer 2500 Leute gestorben. Das ist halt abstrakt. Also weil das also nicht dass das ich weiß schon was du meinst. Klar muss man sich damit auseinandersetzen, aber für die meisten Leute ist das halt ganz weit weg. Und glaubst du da, weil da die Oma jetzt umgefallen ist, sagt der Enkel dann, jetzt fahre ich aber nächstes Jahr nicht mehr in Urlaub? So ticken die Leute nicht. Schau mal, wenn du jetzt von der Seite. Aber wie kommt man denn dazu, dass die Leute auch abstrakte Zusammenhänge verstehen und sie in ihr. Gar nicht. In gar nicht. Kriegst du nicht hin, das wird nicht passieren. Das hat noch nie funktioniert, glaube ich. Ich verstehe schon, dass dir das Sorgen macht. Und. Das hast du schön gesagt. Ja, es macht mir wirklich Sorgen. Ja, aber schau mal, wenn jetzt, sagen wir mal, alle Hausbesitzer merken würden, dass sie am Ende des Jahres eine viel höhere Wasserrechnung haben, weil sie diesen Sommer viel mehr gießen haben müssen. Und das Wasserwirtschaftsamt oder wer die Rechnung stellt, legt ihnen nicht bloß diese Rechnung vor, sondern hat bei jeder Rechnung auch noch die von den letzten 10 oder 20 Jahren jeden einzelnen Preis, den sie da gezahlt haben, mit dabei. Und du siehst, dass über die Jahre bei gleichbleibenden Wasserkosten ein erhöhter Verbrauch zu mehr Kosten unterm Strich führt. Mhm. Das wäre was, wo ich sage, das ist nicht abstrakt, sondern das ist eine sehr reelle Komponente, wo du direkt selber merkst, aber trotz allem, was wird der Mensch tun? Deswegen fährt er trotzdem, wie der Kai sagt, nicht weniger in Urlaub, sondern denkt er sich das nächste Jahr, ja, vielleicht gieße ich meinen Rasen einfach ein bisschen weniger, das hält er schon aus. Mhm. Damit ist das Problem nicht gelöst. Aber wäre denn nicht, also um das jetzt noch zu versuchen zu umschiffen bzw. zu lösen, wäre denn dann nicht vielleicht ein guter Ansatz zu sagen, okay, man geht mit gutem Beispiel voran und versucht das irgendwie zu promoten und irgendwie einfach. Klar, ist das ein guter Ansatz, ja. Das jetzt, oder zum Beispiel das mit diesem Fleischessen, ja. Ja. Ich habe zum Beispiel mit meiner Kollegin, militante Fleischesserin. Ja. Mhm. Die sagt immer, und das halte ich, das finde ich total lustig, weil sie da meines Erachtens vollkommen falsch steckt, die sagt immer, der Mensch ist ein Allesfresser, der muss Fleisch essen. Ich so, nee, Allesfresser heißt, dass er sowohl pflanzliche als auch fleischliche Sachen verarbeiten kann. Das heißt aber nicht, dass er das eine oder das andere muss. Doch, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen. Also die fühlt sich wirklich persönlich angegriffen, wenn ich sage, ich glaube, ich versuche mal auf Fleisch zu verzichten die Woche. Aber jetzt pass auf, wenn du bei einem Fleischverzicht zum Beispiel bist, ich denke, innerhalb der Bevölkerung dieser Break-Even, dass sich das ändert, dass alle dahin gehen, weniger Fleisch zu essen, der ist derartig hochgelagert immer noch im Moment. Weil im Moment, wenn du mal da rausschaust, ist Veganer sein, ist total fancy irgendwie, die hippen, jungen Leute sind alle Veganer oder Vegetarier oder üben größtenteils Fleischverzicht oder essen zumindest Fleisch aus der Region, wenn überhaupt, irgendwie gut gehalten und so weiter und so fort. Hat das irgendeinen Einfluss auf den Fleischkonsum und oder der Gesamtbevölkerung? Niente, nada, gar nichts. Das ist, spielt sich in irgendeinem niedrigen Prozentbereich aus. Ja, gut, aber das ist doch immer so, dass so marginale Effekte halt am Anfang marginal abfallen. Nein, aber der, guck mal, der einzige, auch da der einzige Hebel, wie du das regulieren bekommen würdest, hohe Steuern auf Fleisch. Weil, warum? Ja, klar. Ich meine, Fleisch ist einfach scheiße billig. Genau, ja. So. Wir waren letztens bei diesem Sommerfest am Olympiapark, was ich übrigens jedem empfehlen kann, dort nicht hinzugehen, weil es einfach scheiße ist. Es ist überteuert, es ist schlecht und außerdem gibt es nur Scheiße zu essen. Und mit Scheiße meine ich. Wer ist denn der Ausrichter? Keine Ahnung, die Olympiapark GmbH. Ich weiß es nicht. Ja. Es gibt Bratwurst, es gibt Currywurst, es gibt Döner, es gibt Burger, alles überteuert und in miserabler Qualität. Mhm. Mir ist da richtig, da wirklich, wirklich der Appetit vergangen. Ja, und wenn du da versuchst, irgendwie fleischlos, das vergiss es. Ja, es ist halt einfach zu billig. Ja. Aber ne, das ist auch das einfach ist zu bearbeiten. Der gleiche Punkt, den er vorher gesagt hat, oder wo wir vorher schon, wenn du jetzt halt die Steuern auf Fleisch erhöhst, dann hast du wieder diese Spaltung in der Gesellschaft. Eigentlich müsstest du hergehen und sowas wie Fleischrabattmarken oder Fleischmarken an die Bevölkerung ausgeben, dass jeder genau das gleiche Kontingent kriegt. Das. Aber dann gibt es einen Schwarzmarkt dafür. Dann gibt es einen Schwarzmarkt dafür, aber dann kannst du zumindest. Dann hast du aber wieder das gleiche, den gleichen Effekt. Hast du nicht, weil du die Gesamtmenge regulieren kannst. Und das kannst du in der freien Marktwirtschaft nicht. Du sagst einfach, du hast einen Pro-Kopf-Konsum und dann müssen die Leute untereinander tauschen. Dann tausche ich halt, weil ich Fleischfresser bin, gibst du mir deine 5 Marken pro Woche und ich gebe dir dafür eine Biermarke. Ja. Jawohl. So, apropos ganz kurz. Biermarke, genau. Wir trinken das nächste Bier. Von welcher Biermarke dann? Das ist von Apostelbräu. Ich war mit meiner Freundin vor ein paar Monaten, waren wir im Bayerischen Wald und von ihr, die beste Freundin, kommt auch aus dem Bayerischen Wald, aus Freyung. Und dann hatte ich da auf dem Heimweg oder auf dem Hinweg sogar, war sie mir bei einem Braumarkt, sage ich schon, beim Getränkemarkt vorbeigegangen und wollten einfach Bier was kaufen. Und das ist jetzt eine lokale Brauerei, die gibt es schon relativ lange. Und der macht jetzt schon seit fast 10 Jahren Pale Ale. Ich finde es, er schreibt First Bavarian Pale Ale. Was ist das, eine Geuse oder wie? Nee, aber das ist schön sauer, gell? Mhm. Braumarkt oder Baumarkt? Das ist hier die Frage. Ich finde, es ist ein saugutes Bier. Ich habe mir da jetzt nochmal von der Freundin von der Katta, habe ich mir nochmal 12 Flaschen mitbringen lassen. Ich finde das für den Sommer total erfrischend. Und es kostet 80 Cent. Also, das kostet halt wegen Augustiner. Ich finde es richtig gut. Also, mir ist das zu sauer. Ja, es ist halt richtig. Also so ein Frischbier. Da widersprechen sich bei mir schon wieder das, was die Nase sagt und das, was der Gaumen sagt. Ja, aber das ist ja bei Pale Ale immer so. Das riecht immer fruchtig und schmeckt total bitter. Ja, aber das hier schmeckt ja nicht bloß bitter, das schmeckt, wie der eben schon sagt, ein bisschen säuerlich. Mhm. Ich bin ja momentan total auf so Berliner Weiß und Gose. Ja? Finde ich auch total gut. Ja, aber jetzt nochmal beim Thema Fleisch. Also das Thema Fliegen haben wir so, glaube ich, kommen wir jetzt. Naja, ich meine, also nochmal ganz kurz zu dem Fliegen. Ja, es ist natürlich, worauf wir jetzt überhaupt gar nicht zu sprechen gekommen sind, ist wirklich dieses, wie macht man denn dann eigentlich Urlaubsreisen? Genau. Ja, also das ist einfach, beschränkt einfach total, ja. Aber lustiger. Also ich glaube, wenn man das wirklich durchzieht, dann heißt das halt im Grunde genommen, wenn du weiter weg willst, musst du es halt in Etappen machen. Mhm. Oder du hast eine extrem gute Zugverbindung. Also es gibt's ja. Ja, und dann muss ja auch weiter weg heißt, ja. Naja, also, weiter weg heißt halt dann nicht übers Meer. Genau. Ja? Ja. Übers Meer ist halt Schicht. Also, naja, nach Afrika könnte man noch, ja? Aber du bist dann letztendlich schon, sag ich mal, auf Europa beschränkt, ja? Was ich jetzt mittlerweile. Wir haben uns da jetzt so nicht so irgendwie wirklich konkret drauf geeinigt, aber also für mich heißt das jetzt schon irgendwie, dass wir versuchen werden, ich hoffe, dass ich da von meiner Frau irgendwie auch Zustimmung bekomme, dass wir versuchen werden, halt irgendwie in den Urlaub zu kommen, ohne zu fliegen. Mhm. Nächstes Jahr. Ja, wie gesagt, also ich hatte. Der Wastel nimmt mich beim Wort und hebt die Augenbrauen. Ich habe mit Katha hatten wir heute durch Zufall auch darüber gesprochen, also über Urlaubsdestinationen. weil ich ja gesagt hatte, das war jetzt das erste Mal, dass wir geflogen sind in Urlaub. Jetzt fliegen wir nächste Woche nochmal nach Sardinien. Mhm. Aber wir haben auch jetzt in den letzten 2,5, 3 Jahren oder noch länger, ich bin 2015 das letzte Mal interkontinental geflogen. Also sonst war ich halt auch immer nur in Europa unterwegs. Ja. Mhm. Mir macht das gar nicht mehr so viel aus, weil ich habe schon, so blöd ist es, ich habe schon relativ viel von der Welt gesehen. Aber zum Beispiel die Katja sagt, ja, sie hätte schon nochmal wieder Lust, irgendwie nochmal in ein verrückteres Land zu fliegen, was weiß ich, Südamerika oder sonst irgendwas. Ja. Ich denke mir halt immer für diese Strandurlaube. Ja, für den Strandurlaub brauchst du es nicht machen, das finde ich halb. Genau, da bin ich auch mittlerweile an dem Punkt. Ja. Meine Eltern fahren doch zum Beispiel immer nach Thailand. Ja. Was machen die da? Naja, die hängen halt auf irgendeiner Insel rum. Ja. Ja. Ich finde, natürlich ist das super schön, ja, Palmen und weißer Sandstrand und Meer und so, aber wenn man ehrlich ist, das kannst du doch auch irgendwie an der portugiesischen Atlantikküste haben oder an der spanischen Mittelmeerküste. Ja, oder ja, also nicht im Dezember. Naja, natürlich, klar. Ja. Also, portugiesische Atlantikküste bist du, egal wie du hinkommst, mindestens 2,5 Tage unterwegs, wenn du nicht fliegst. Ja, guter Punkt. Ja. Also das ist, und wenn ich eine Woche Urlaub habe, fällt es halt einfach aus, dass ich davon 5 Tage... Auf der anderen Seite, wenn du eine Woche Urlaub hast und nach Thailand fliegst, dann hast du das auch aber ordentlich mit dem Jetlag. Ja, geht schon, denke ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ja, ich bin jetzt, also ich persönlich bin jetzt jemand, der ist relativ wenig vom Jetlag beeinträchtigt. Also, ja, du bist ja sowieso jemand, der tendenziell wenig schläft. Ja gut, vielleicht hat das damit zu tun, ich kann es ja nicht sagen. Aber ich glaube, das ist halt genau das Problem, dass du, was ich eben auch noch ansprechen wollte, was letzt gerade sagt. Diesen Luxus zu sagen, ich nehme Reise an meine Urlaubsdestination per Auto oder per Zug an, bedingt halt eben auch, dass du Zeit hast. Ja. Und wenn du halt nur limitierte Anzahl von Urlaubstagen pro Jahr hast, dann ist es natürlich schon die Frage. Also zum Beispiel wäre jetzt für uns die Frage gewesen, Danzig, ja klar, hätten wir auch mit dem Auto machen können. Wären wir halt einen Tag mindestens unterwegs gewesen. So waren wir halt auch fast den ganzen Tag irgendwie dann unterwegs mit Flieger und so, ja. Mhm. Aber du kriegst halt einfach dann in einer kurzen Zeit halt dann mehr hin. Jetzt könnte dein Arbeitgeber hergehen und sagen, für jeden Urlaub, in dem du nicht fliegst, darfst du an deine Woche Urlaub einen Tag dranhängen. Das wäre mal eine geile Sache, oder? Ja. Also das bei ja, euch. Oder du sagst, also bei euch, jetzt, ihr habt da eine Größe, da könnte das auf jeden Fall funktionieren. Das würde wahrscheinlich auch im Gesamtarbeitspensum nicht weiter auffallen. Ja. Ja, aber mit diesen Strandurlauben, und es gibt halt einfach viele Leute, die haben da so eine Bucketlist, und da ist halt dann, ich verstehe es ja auch, Domrep, ne? Und dann Haiti und dann Kap Verden und dann weiß ich nicht. Aber vielleicht muss man einfach überhaupt von diesem Reisen wegkommen. Das wirst du nicht schaffen, weil du da, also vielleicht muss Reisen einfach wieder teuer werden. Reisen geht gerade erst los. Da hast du die Spitze noch gar nicht erreicht. Aber wenn es teuer wird. Also keine Ahnung, ja. Wenn es teuer wird, wird es. Flüge sind ja zum Beispiel steuerbefreit. Wenn es exklusiv ist, wird es. Also du hast ja Kerosin, wird glaube ich sogar subventioniert, wenn ich mich nicht ganz irre. Weder das oder. Also auf jeden Fall ist Kerosin steuerbefreit. Und was es da noch für Subventionen gibt, weiß ich nicht, ja. Wahrscheinlich ordentlich. Die ganzen Fluggesellschaften sind ja dann doch alle irgendwie staatlich noch. Ja, aber vielleicht ist es wirklich so, dass Reisen einfach wieder den oberen 1% oder 0,1% vorbehalten werden muss, ja. Da lohnt also zum Beispiel, ja, so eine klassische Goethe-Italien-Reise, was dir irgendwie vor, wie viele Jahre Goethe haben wir jetzt mittlerweile? 300. 250? Ja, 250 irgendwie so, ja. In den Dreh. So, ja, das hat der nicht mal eben gemacht, sondern da. Ja, gut. Goethe hatte aber auch schön luxuriös ein halbes Jahr Zeit dafür. Richtig, genau, darum sage ich ja. Vielleicht muss es wieder in den oberen 1%. Da lobe ich mir Kim Jong-il, Kim Jong-un, der schön mit seinem Train Number One nach Peking zischt. Ja, und ich glaube halt, das Problem ist ja, Jens, wenn wir das jetzt mal auf Deutschland runterbrechen würde und wir würden sagen, ja, okay. irgendwie in Deutschland oder in Europa, da ist eine gewisse Bereitschaft da, aufs Reisen zu verzichten. Aber was machst du denn mit Ländern wie China, Indien und so weiter, wie der Wassel schon sagt, wo jetzt überhaupt erstmal eine gewisse Gesellschaftsschicht überhaupt so viel Geld verdient, dass die überhaupt über Reisen nachdenken aber können? Aber das ist ja genau dieser Punkt, den ich meine, ja? Mhm. Also ich sehe schon, dass sozusagen strukturell guckt das alles in die falsche Richtung. Mhm. Ja? Und ja, die Lemminge laufen. So. Aber wenn noch nicht mal die, die gerafft haben, dass sie auf eine Klippe zurennen, wenn noch nicht mal die ihr Verhalten ändern, dann Stampede ist Stampede. Ja, so, weißt du? Und ich denke mir immer, jetzt sind wir doch irgendwie aufgeklärte, intelligente Menschen in einem westlichen Land, wo man eigentlich jede Freiheit hat, die man sich erträumen kann. Ja, aber jeder ist halt Egoist. Schau mal. Das ist eine ganz egoistische Geschichte. Bist du bereit, auf was zu verzichten? Also dann, doch dann, wieder dann, Staatskommunismus. Ja, ja, bei solchen Themen schon, weil der Punkt ist doch der. Was geht denn jedem durch den Kopf? Die Frage ist jetzt, okay, jetzt mache ich kleine Hansel hier, vielleicht mit meiner vierköpfigen Familie. Ja, aber Familie vielleicht müssen wir, ich verstehe schon. Also, dieser Kai, ich glaube, das Problem, ja? Das hast du jetzt oft genug beschrieben. Ja. Für mich ist jetzt aber, und sei mir nicht böse, wenn ich dich da jetzt unterbreche, ja. Für mich ist jetzt die Frage, wie kriegt man denn sozusagen dazu, dass die Leute aus egoistischen Motiven ihr Verhalten, oder gar nicht aus egoistischen Motiven, sondern einfach ihr Verhalten ändern, ohne dass jetzt sozusagen ein neuer, riesengroßer Kapitel irgendwie aufgeschlagen werden muss. Wird ne? nicht passieren. Also kann man das beispielsweise irgendwie hinkriegen, dass es halt cool ist, ja, so intelligent und so bedacht zu sein und so weiter, ja, dass es eine Mode ist, ja, dass man eben sagt, okay, wie Bärte, ja, Bärte sind auch der größte Scheiß aller Zeiten, aber irgendwie gab es dann irgendwann die Leute, die gesagt haben, so, ich trage jetzt meinen Bart ironisch. Es gibt einfach in der Geschichte, und seitdem tragen alle es gibt Bärte. Es gibt einfach in der Geschichte überhaupt kein Beispiel, wo die Gesellschaft irgendwie was gemacht hätte, was CKW. Was FCKW? Na, FCKW war. Ja, aber das war ja und war auch staatlich reguliert. So, wurde verboten, aus die Maus. Musste halt die Industrie sich Alternativen überlegen für Treibgas. So. Ja, also das mit deinem, nicht passiert. Mit deinem Schick oder die Mode oder sonst was. Wenn du jetzt hergehst mit deinen Bärten, wer über 50, außer vielleicht Kai Diekmann, Chefredakteur des Blattes mit den großen Buchstaben, ehemals ja. Hat denn wirklich der so ein. Ist aber kein Deut besser. Egal wie, aber wer über 50 hat denn so einen Hipster-Bart getragen? Ist doch kein Mensch. Ist doch keiner mit der Mode irgendwie mitgehen. Und wenn es jetzt Mode ist, kein Fleisch zu essen, dann sagen der Großteil der über 50-Jährigen, der alte weiße Mann mal wieder, sagt, mir doch wurscht. Ja, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Und das Schlimme ist, nein, du verkennst was. Das Schlimme ist nämlich nicht, dass die aussterben werden. Das Schlimme ist, dass du auch irgendwann über 50 bist und dann wandelst du dich und dann bist du genauso. Mark my words, never ever. Ja, warte mal ab. Niemals. Niemals, sag niemals. Vielleicht bist du, das ist übrigens aus vielleicht Lennart Bianca. Vielleicht bist du ganz persönlich da tough enough, aber es gibt, glaube ich, ganz viele, die je älter sie werden, umso weichgespülter wirst du in vielen Bereichen. Ja, vor allem, du wirst bequem, du willst dann auch auf Dinge nicht verzichten, an die du dich gewohnt hast, ja. Und irgendwann sitzt du da und sagst, ich habe so viel geleistet im Leben, das können wir doch mal, man muss auch gönnen können, ne? Also ich kann mich einfach nur vehement gegen so eine Haltung aus. Ja, aber lass uns doch mal echt mal überlegen, welches Beispiel aus der man muss einfach der Gesellschaft so, man muss einfach solche Haltungen so dermaßen an den Pranger stellen. Durch wen? Das wird alles dann funktionieren, wenn alle da draußen die gleichen Vorlieben und die gleichen Interessen haben. Aber nachdem du 1 Million Vorlieben, 1 Million Interessen hast, hat auch jeder irgendeinen Schwerpunkt, was ihm besonders wichtig ist. Beim einen ist das Reisen, beim anderen ist es das Fleischessen, beim dritten der fährt gern dicke Autos und der vierte fährt zwar gerne Radl, aber das ist alles irgendwie Material, wo die Carbon-Gabel irgendwie von Kindern in den Bengalen irgendwie gefeilt wird. Jeder hat irgendwo eine Leiche im Keller. Ja, dass Globalisierung scheiße ist, das musst du mir nicht sagen. Ja. Es geht ja auch nicht darum, was du jetzt als scheiße findest, sondern es geht ja darum, dass du Wir wollen es unseren zwei Live-Hörern nochmal klar machen. Zwei haben wir. Zwei. Wem? Und davon bin ich, keiner ich. Wem hast du was gezahlt? Weiß ich nicht. Kannst du mal in meinem Geldbeutel schauen, ob da noch ist was auch, drin ist. Ist es auch auf der Webseite? Nee, nein. Okay. Ja, also ich glaube halt, wenn da wirklich was passieren soll, dann muss es von oben runter diktiert werden. Können die nicht im Studio anrufen? Wir könnten uns hier noch so ein altes grünes Wählscheibentelefon hin. So ein Bakelit-Telefon. Dieses Matschgrün, ist das eigentlich irgendwie ähnlich von der Telekom patentiert wie ihr Magenta? Wisst ihr, was ich meine? Dieses hässliche 80er-Jahre-Telefon. Den Magenta dürften sie nicht patentieren. Aber da gibt es auch, wie heißt das denn bei sowas? Geschmacksmuster. Geschmacksmuster. Ja, die lassen sich eine Farbe ähnlich dem Magenta anrühren und die ist dann patentiert. Irgendwie, keine Ahnung, in Rahlfarben wahrscheinlich 15.800 irgendwas und so. Ich habe gerade einen Artikel, apropos wir müssen den Klimawandel so stoppen. Ich bin ja dann immer quasi, mein Steckenpferd ist ja dann immer irgendwie der Plastikkonsum, den wir da draußen irgendwie haben, ohne dass ich da in manchen Bereichen wirklich Alternativen finde. Aber ich muss mich manchmal schon auch fragen, wo wir jetzt da zum Beispiel jetzt im Urlaub waren, da hat es halt am Pool überall, die Leute sind halt mit Pommes in so Plastikschalen angekommen. Wo ich mir denke, für so einen Einmalgebrauch Pommes rein, essen, fertig. Da wird es ein Pappteller oder sogar eine essbare Waffel oder so so gut tun. Aber da ist die Gesellschaft halt noch nicht so. Das war jetzt das Beispiel, war jetzt Italien oder Kroatien? Italien. Ist aber in Kroatien. Und in Polen war das genau das Gleiche. Wir waren auch im Stand, was für ein Plastik. Aber auf Plastik verzichten, das wollte ich noch anführen, auch in Bezug auf Klimawandel. Von der Katha, die Trauzeugin, das ist die älteste Freundin seit Kindergarten. Und der ihr Mann ist auch so ganz Grünmitglied, Amnesty International, Greenpeace, bla bla bla bla bla. So klassischer linksgrün versiffter Gutmensch. Genau, so. Und die machen Leben ohne Plastik. Die haben kein Plastik. Cool. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Katar hat es mir mal erzählt. Also, was weiß ich, Joghurt holen sie halt bei der Molkerei oder wie auch immer. Mhm. Aber die machen kein Plastik, nix. Mhm. Ja, und die fahren auch, die fliegen auch nicht oder sowas. Ja. Also die ziehen es halt hart durch. Ja. Also das kannst du schon, ja. Ja, du hast bloß wieder auch da das Problem, dass du, klar, startet es irgendwie klein und muss sich vielleicht noch entwickeln, aber im Moment ist kompletter Plastikverzicht, also erstens mal, dass du sowieso gar keinen kompletten Plastikverzicht schaffen kannst, das funktioniert nicht, weil spätestens an dem Moment Medikamente wird es immer in diesen Blisterverpackungen geben oder Kondome oder was auch immer, das egal wie, aber aber du kannst halt, frag doch mal, wie sie verhüten. Gar nicht mehr wahrscheinlich. Also sie haben zwei Kinder wahrscheinlich, ich weiß nicht. Doppelter Ziehen. Auch mit zwei Kindern muss man noch. Nein. Auch mit zwei Kindern hat man noch Sex. Kannst ja Vasektomie oder sowas. Ja, vielleicht hast du Vasektomie gemacht oder sowas. Ach so. Ja, das kann auch. Naja, oder Coitus Interruptus, genau. Bei deiner Vasektomie, da setzen sie doch eine Plastikklammer drüber. aber unabhängig davon, wenn du es ganz durchziehen willst, es ist halt im Moment einfach scheiße aufwendig, weil du halt erstens einmal die Stellen wissen musst und dann fährst du auch x Stellen an und dann löst du das Problem ja trotzdem nicht ganz. Du kannst in so einen plastikfreien Supermarkt gehen und dir, was weiß ich, dein Müsli abfüllen lassen. Aber die haben dieses Müsli wahrscheinlich auch aus der Plastiktüte in diesen Behälter da rein. Das muss ich ja sagen, das finde ich ja so bizarr, gell? Das muss ich mal als Beispiel. Das ist halt Augenwischerei da. Da waren wir auch in der Heimat und waren bei einem Edeka. Und ich kaufe eigentlich, wenn es irgendwie geht, Wurst und so weiter kaufe ich direkt beim Metzger, also an der frischen Theke. Also nicht jetzt irgendwie die abgepackte Wurst aus dem Super, also aus der Gansch. Und dann haben sie es dir eingeschweißt. Nee, das noch nicht mal. Aber dann hat er mir, habe ich gesagt, ich hätte gerne hier Fenchel-Salami oder es war Pizzaleberkäse. Also, und dann hat er zwischen jedes Scheißschicht hat er halt nochmal ein Plastikding gelegt. Ja. Oder dann siehst du halt, wie die Wurst hinten auspacken und dann holen sie die Wiener und da sind die Wiener halt in so großen Plastikbeuteln. Ja? Also das, wie du es schon sagst, also das ist halt der Punkt. Ja? Dann, also zumindest dann müsstest du wirklich, dann musst du zur Hausmetzgerei um die Ecke geben, wo direkt praktisch das oder das Schwein geschlachtet und dann, und die müssen ja auch irgendwie zwischenlagern. Ja? Selbst da, nimm doch mal so, was ist denn das, Göttinger mit Käse drin oder was, wenn du da drei Scheiben übereinander legst, dann kannst du nur noch drei Scheiben gemeinsam hochheben. Die sagen natürlich auch, ich will dem Kunden Qualität in irgendeiner Art und Weise liefern. Und Ich habe auch angeschaut hier Biodegradable Plastics. Plastics, das ist halt auch nicht so ganz ohne, weil die kannst du auf deinem normalen Heimkompost, funktioniert es nicht, dass die sich zersetzen. Warum? Weil nicht genug da Wärme und so entsteht. Ja, oder so. Da musst du viel konstantere Verhältnisse irgendwie dafür haben. Mhm. Und in den Kompostieranlagen werden die Dinge einfach aussortiert. Wir haben halt da vorne weg so ein Sortiersystem, damit du halt da, damit halt dann nicht alles mögliche Sonstige drin ist. Und du glaubst auch gar nicht, also da, wo ich früher gewohnt habe, der Mülltonne bei uns unten, was wir, wenn du die Biomülltonne aufgemacht hast, also ich glaube, das halbe Haus hat die als Restmülltonne hergenommen, die packen da alles rein in die Biotonne. Die müssen in diesen Kompostieranlagen, die müssen das Zeug komplett aussortieren. Ja. Und die schauen, das geht auch nicht, dass die dann da schauen, ist das jetzt ein abbaubares Plastik oder auch nicht. Oder auch wenn du irgendwie, keine Ahnung, Bambus-Dinger oder was nimmst, für die dann irgendwelche Tropenholzwälder irgendwie geholzt werden. Wie mein Freund Fischer, jetzt Tönnissen, da drüben sagt, es führt am Ende des Tages an FDH kein Weg vorbei. Es ist einfach so. Egal, was du tust, du tu immer nur die Hälfte davon. Konsumier nur die Hälfte, verbrauch nur die Hälfte, flieg nur die Hälfte, fahr nur die Hälfte. Wenn das alle tun, ist das Problem wahrscheinlich schon zumindest zur Hälfte gelöst. Vielleicht aber schön linear. Ach, schön. Ja. Also, ich finde es halt, also, vielleicht, um das jetzt abzuschließen, aber habt ihr denn das, noch eine letzte Frage, habt ihr denn das Gefühl, die Leute bestehen auf ihrem Recht oder ist es nur, wie sagt man, Bequemlichkeit und Gewohnheit? Weil es wird ja, also, so von links-grün versiffter Seite wird ja immer so vorgeworfen und ich weiß nicht, ob das viel mit der Realität zu tun hat, die Leute ändern deswegen ihr Verhalten nicht, weil sie meinen, sie hätten ja ein Anrecht darauf, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Also auch da gibt es wahrscheinlich nicht schwarz oder weiß, da gibt es mit Sicherheit welche, die so drauf sind, die sagen, also das hat mein gutes Recht, nach Malle zu fliegen. So. Aber ich glaube, würde ich jetzt mal unterstellen, zumindest so in dem bekannten Kollegen- und Freundeskreis, den ich jetzt mal so überblicken kann, würde ich sagen, ist es bei den meisten Leuten einfach Bequemlichkeit und Gewohnheit. Ja. Wir fliegen halt im Sommer irgendwo schön ins Warme und wir machen auch gerne mal einen Städtetrip am Wochenende und Fleisch essen wir auch gerne. Und oh ja, klar, müssten wir da ja mal ein bisschen aufs Klima achten. So, und ja, wäre schon wichtig. Und und dann, wenn es dann aber heißt, ja, okay. Naja, dann klar. Dies Jahr dann halt eben nicht nach, was weiß ich, wohin fliegen, sondern. Oder 100 Euro teurer. Ja, dann auch nö. Ich glaube schon mal, wenn du schon mal sagen würdest, irgendwie, du würdest halt das wiederum, klar, mit dem irgendwie besteuern, das würde schon mal viel regeln. Mhm. Ja. Also das einfach, wenn du sagst, okay, oder jetzt das, was Wastel sagte, oder Kontingente. Oder Kontingente oder sowas, da könntest du, glaube ich, einiges drüber machen. Aber die Leute haben ja keinen Schmerz unmittelbar. Also oder keinen monetären Anreiz, ja, ihr Verhalten zu ändern. Schmerz ist die eine Sache, Benefit ist die andere. Ja, ja. Also wenn du halt irgendwie, sag jetzt mal, einen Bonus für irgendwas. Ja, das wäre doch eine geile Sache eigentlich, oder? Ja, aber das Blöde ist ja zum Beispiel, ich war gestern im Barberhaus und dann habe ich mich mit dem Barbier da unterhalten und kam lustigerweise die Familie aus Danzig, dann haben wir viel über Danzig gesprochen, bla bla bla bla bla und da auch das politische Klima und so und da kamen wir irgendwie auf die Türkei und dass von ihm jetzt Spätzle gerade in die Türkei geflogen wären und das wäre ja so billig und bla bla bla. Mhm. Ja. Wenn jetzt mal die Leute, die jetzt auch noch aktuell in die Türkei fliegen und dann dafür 300 Euro inklusive Flug und allem, wenn du denen sagst, ja, kannst du auch für 1.000 Euro schön in Südtirol Urlaub machen, das macht doch von denen. Also weißt du, das ist ja auch das natürlich das, nicht, aber das ist ja der Punkt, dass es halt dann irgendwie zu billig ist. Ja, aber das meine ich ja. Du müsstest halt irgendwie jetzt besteuern. Also wenn müsstest du sagen, also lange Long-Distance-Trips kosten halt richtig Geld. Du hast doch in vielen Bereichen sind doch, sag ich jetzt mal, Umweltschäden, auf welche Art und Weise auch immer, sind ja null eingepreist. Nee, das ist überhaupt nicht. Weil sonst ja, da gibt es ja von einem Wirtschaftswissenschaftler eigentlich genau der heißt Pigou. Das nennt sich Pigou-Steuer, also sozusagen der Versuch, dass man externalisierte Kosten einpreist, ja, und zwar möglichst alle externalisierten Kosten. Mhm. Also ganz konkret beispielsweise deinen CO2-Abdruck oder deinen Wasserverbrauch oder was weiß ich, ja. Also alles, was irgendwie so öffentliche Güter sind, um die Ressourcen nicht über die Maßen zu verbrauchen, werden halt einfach mit einem Geldbetrag belegt, der dementsprechend dann. So, aber letztlich, du hast es ja gerade gesagt, ja, es führt halt einfach zu einer weiter aufgehenden Schere zwischen Arm und Reich. Ja, das ja? Hat die, das will hat man die das gesellschaftlich? Keine Ahnung. Aber, ja. Ist aber die Frage, wie du das, wenn du es prozentual einpreist, haben die, die viel verdienen, was davon, wenn du es aber in absoluten Zahlen einpreist, haben die, die wenig verdienen, viel davon. Also von daher, das kannst du in irgendeiner Art und Weise schon regeln. Wenn du sagst, es gibt 100 Euro Bar auf die Kralle. Und ich glaube mittlerweile auch, ehrlich gesagt, fast, dass diese Klimafrage eigentlich fast schon relevanter und wichtiger ist als die soziale Frage. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Es wird halt zusammenhängen, wenn du das auf diese Art und Weise machst, dass du Bonitäten in absoluten Werten ausgibst, dann werden die unteren Bevölkerungsschichten vielleicht auch die Klimafrage lösen und damit die soziale Frage vielleicht auch bis zum gewissen Grad. Wenn wir jetzt da aussteigen, dann steige ich jetzt da ein. Ja, dann steig mal nämlich ein. Dann ziehe ich nämlich doch mein Fun-Thema vor. Ja, mach mal. Holst du Bier? Das von mir, wenn du das zwischenschalten würdest, steht im Kühlschrank ganz oben in zwei so Dosen. Das ist auch so eher fruchtisch. Sag mal, warte, Mr. Kai. Ach, wir können auch jetzt schon. Oder? Ich weiß es nicht, wie kompliziert es für ihn wird, das wieder aufzuholen, aber ich glaube nicht so sehr, oder? Es ist ja ein intelligenter junger Mann. Jung? Der Kai meine ich. Das heißt, ach, guck, der das ist schon da. Kai, was machst du denn hier? Hallo. Surprise, surprise. Ich war mal schnell zwischengeflogen. Shoppen in New York. Und in die Worte gekauft in Kroatien. In Kroatien haben die ein interessantes Pfandsystem. Du zahlst zwar Pfand auf die Sachen, musst aber dann den Kassenzettel aufheben und kannst es nur bei dem Supermarkt, wo du gekauft hast, mit Kassenzettel den Pfand wieder zurückkriegen. Sonst gibt es möglichst keine Pfandbelastung zu generieren, oder? Sonst musst du den Pfand im Prinzip wegschmeißen, aber es gibt Einheimische, die brauchen dieses System nicht, für die funktioniert das dann wohl irgendwie auch anders. Die sammeln das dann wieder ein. Riecht aber schon mal krass, also nur vom Aufmachen sehr fruchtig. Ist mir mal dein Glas, Jens? Guck mal, das steht direkt vor dir. Ach so. Denn das ist meins. Nee, das da. Ach, das stimmt, hätte ich ja mitgenommen. Ich kann ja, während du einschenkst, schon mal das Thema einwerfen. Weil ja, erzähl erst noch mal ganz kurz was zu dem Bier. Also, ich kann dazu eigentlich nicht mehr erzählen, als dass ich das überraschenderweise im Campingplatz-Supermarkt in Kroatien. Also wir trinken von The Garden Brewery das Pale Ale und das Ganze kommt aus Kroatien. Genau. Das in der klassischen 0,33 Dose. Ja. Ich muss ja sagen, Dosenbier ist einfach das bessere Bier. Ist frischer. Ich habe halt geschaut da in dem Regal rauf und runter und ich bin absolut überhaupt gar kein Freund davon, deutsche Biere im Ausland zu trinken. Nee, mache ich auch überhaupt nie. Und nachdem aber das halbe Regal aus deutschen Bieren bestanden hat und dann vielleicht hier irgendwie vereinzelt andere Dinge, habe ich halt geschaut und das hat mich da, ehrlich gesagt, einfach schon mal vom Layout her angesprochen. Das finde ich sehr gelungen. Sehr Vektorgrafikmäßig hat man es doch heute schon von. Oh, ach schön, es ist ein richtig schönes IPA. Nee, ist Pale Ale, ist kein. Ach, ist nur ein Pale Ale, oder wie? Mhm. Das ist aber sehr, sehr, sehr aromatisch in der Nase. Mhm. Tatsächlich, ey. War das dein To-Go-Bier dann im Urlaub, oder was? Oder war das nur eins von vielen? Aus Zagreb. Das war eins von wenigen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Bier zum Einkaufen getrunken habe, sondern da war in dem Urlaub, da war gerade Fußball-WM und ich bin halt abends immer mit dem Ferdi die Runde gegangen zum Einschlafen, also dass er einschläft. Ja. Und interessanterweise ist der immer genau bei der Bar vorne, wo Fußball gelaufen ist. Bis dahin war gerade so irgendwie eingeschlafen. Ja, was willst du machen? Dann habe ich halt da immer noch ein Bierchen getrunken. Ja, das wäre ja auch nicht wert gegenüber dem Barkeeper gewesen, wenn du da vorbeigelaufen bist. Home Drinking Kills. Wie heißt's? Kills the Bar. Bartending. Tending Industry. Aber ist lecker. Mhm. Hab das auch sehr gut gefunden. Das ist mal so ein richtig fruchtiges. Mhm. Finde ich. So, dein Thema. Ja, ich steige da gleich, weil du von in den Urlaub und Fliegen und unser CO2-Fußabdruck und so weiter und so fort. Wir waren jetzt auch am Gardasee beim Campen gerade. Und die haben zwar bloß zwei Dinge, also zwei angeboten, aber darüber bin ich dann erstmal drauf gekommen, dass es gibt, nennt sich Glamping, also Glamour Camping. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ja. Und das ist quasi, du gehst eigentlich campen in so einem Zelt, aber hast dann so ein ganz exklusives Sujet, so mit Jacuzzi eventuell und irgendwie, also je nachdem, wo du halt bist, du dann Personal mit dabei und täglich frischen Bettbezug und so weiter und so fort. Und ich habe mir für mich selber die Frage gestellt, ob ich das irgendwie befremdlich finde. Oder ob du es gut findest. Ob ich es gut finde, ob ich es machen würde oder ob ich es befremdlich finde, weil wir halt irgendwie, jetzt mal in unserem Wohnwagen da mit drei Kindern drin sind und da ist halt einfach mal Back to Basics, ja. Da gibt es die ersten drei Tage gibt's geplantes Essen und die restlichen Tage gibt es halt irgendwie Reste aufgebraucht oder wo halt von den Zutaten noch was übrig war. Und da wird nicht irgendwie die Bettwäsche gewechselt oder die Handtücher werden halt auch jeden Tag einmal zum Trocknen aufgehängt und gut ist. Und jetzt wäre mein Ding gewesen, weil wir auch schon mal über wie macht ihr Urlaub schon mal irgendwann mal gesprochen habt, ob euch dieses Glamping, Glamour Camping, ob ich das in irgendeiner Art und Weise ansprechen würde oder ob ihr das vollkommen absurd irgendwie findet. Also nochmal, das ist normales Zelten? Nein, nicht zwangsläufig. Also da dort waren zum Beispiel war es so, das waren zwei doppelstöckige Zelte. Also da hat das Zelt schon zwei Ebenen irgendwie gehabt und eine angebaute Sonnenterrasse vorne dort und war halt, als da zum Gardasee so runtergegangen ist, relativ vorne am Hang, dass du halt quasi unverbauten Blick über den Gardasee drüber gehabt hast und ich habe jetzt innen nicht reingeschaut, aber ich nehme schon an, dass du halt innen alles, was du da so brauchst, irgendwie so eigene Dusche und das ist wie hin und her, was halt eigentlich das ist wie ein Hotel, nur halt, dass du das halt das Pseudo-Gefühl hast, du machst Camping. Genau. Das ist wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist das für mich. Gut, das gefällt mir, ja. Das ist so, also zum Beispiel, wir haben uns auch schon oft die Frage gestellt, sollten wir nicht mal Camping mit einem Wohnmobil machen? Mhm. Also am liebsten mit so einem VW-Bus, weil ich mir das total idyllisch vorstelle. Ich habe es aber noch nie gemacht. Mhm. Also ich habe mal natürlich als Kind Camping gemacht und mal als Jugendlicher und so weiter. Und habe ich jetzt schon ein paar Mal gedacht, und wir haben im Bekanntenkreis auch wiederum ja Leute mit so VW-Bussen, die sagen, ah, das ist so schön und so. Und die Katha und ich haben uns jetzt schon ein paar Mal gefragt, ja, eigentlich hätten wir da schon Bock drauf. Ich war ja auch mal, hatte mir mal überlegt, ob man mal irgendwie so einen alten VW Touran, so einen, kannst du dich erinnern, Jens, hatte ich doch mal überlegt, mal umzubauen und so. Und ich glaube, ich müsste es halt für mich ausprobieren, aber wenn ich es mache, dann würde ich halt das richtig machen. Also dann würde ich halt in Anführungszeichen dann halt ein bisschen eher basic campen, weil sonst gehe ich einfach ins Hotel. Weil das Ding ist, dieses Clamping ist ja teurer als dann das Hotel am Ende des Tages. Wahrscheinlich schon. Und ich glaube, das ist halt so wirklich so Leute, ich glaube, das machen halt Leute, die irgendwie vielleicht schon alles gesehen haben oder so und sagen jetzt, das muss ich mal das machen, was der Pöbel macht oder so ungefähr. Ja, und das ist ja auch selbst normales Camping, wenn du mit einem Zelt irgendwo hinfährst und so weiter und mach mal, ich weiß jetzt nicht, was ihr da bezahlt habt, aber um wieder die Analogie zu einem All-Inclusive-Urlaub in der Türkei zu machen, ja, da kostet aber Camping am Gardasee für eine Woche mit Sicherheit deutlich mehr, selbst wenn du Selbstversorger machst, als wenn du teilweise billig im Hotel absteigst. Also wenn du die was zahlt ihr da pro Tag? Wenn du die Benzinkosten nicht mit dazu rechnest, ja, die kann ich jetzt ad hoc nicht irgendwie aufzählen, aber wir haben jetzt gehabt, das waren 6 Übernachtungen für 5 Personen, wobei Kinder schon ab 2 Jahren 2/3 von einem Erwachsenen zahlen. Also das wird nicht pro Stellplatz, sondern pro Person abgerechnet. Du hast einen Stellplatz und du wirst zusätzlich hast du einen Tarif pro Person und dann hast du noch Kurtaxe mit drauf und dann hast du natürlich, nachdem du Selbstversorger bist, musst du deine eigenen Essens- oder Nahrungskosten irgendwie. Ja. Und wir haben jetzt halt für 6 Übernachtungen haben wir jetzt halt 520 Euro gezahlt plus ungefähr vorsichtige Schätzung 150 Euro Nahrung. Also 700 Euro alles in allem und Benzinkosten. Ja, aber dann hättest du mit zwei Erwachsenen inklusive der Kinder wahrscheinlich auch in der Türkei Urlaub machen können für eine Woche. Aber in dem aktuellen Kurs. Ja, aber ja. Ich habe trotzdem immer noch die drei Kinder an der Backe, in Anführungszeichen. Aber also dieses Clamping, ich weiß ja nicht, also das ist für mich halt irgendwie so ein Hirngespinst, ja. Also wo die Leute, die sich einbilden halt, hey, also ich habe schon alles gemacht und ja, so an der Natur und ist ja alles total schön und bla bla bla. Ja, aber auf mein bequemes Bett und so will ich nicht verzichten. Ja. Also, und apropos mit dem Pöbel dann da gemeinsam unter die Gemeinschaftsduschen und so, das will ich nicht. Oder in öffentliche Anstalten oder so. Gibt's in Afrika auch? Also die Elli hat dann erzählt, sie kennt es und das wird bei ihnen auch teilweise angeboten. Da übernachtest du dann in der Serengeti oder was. Und dann fährst du da zwar mit 5 Bussen hin, wo du so ein Zelt oben drauf auf dem Bus irgendwie hast, aber dann am Abend fahren dann die 5 Busse sternförmig, sag ich jetzt mal, 200 Meter raus. Mhm. Und dann steht jeder quasi für sich komplett alleine in der Serengeti irgendwie. Das ist jetzt wiederum was, wo ich sage, okay, unter diesem Aspekt das Gefühl zu haben, du stehst vollkommen alleine irgendwo in der afrikanischen Steppe, da kann ich mir das noch eher vorstellen. Aber einfach ein bisschen mehr Luxus auf einem Campingplatz, das finde ich irgendwie. Für mich ist das ehrlich gesagt einfach nur die nächste Ausbaustufe, weil wenn du da schaust, was für Formen jetzt mittlerweile auch Wohnmobile annehmen, also da gibt es ja bis zum, was weiß ich, hier großen 40-Tonner, der umgebaut ist. Also das ist halt einfach nur. Ich habe da einen gesehen, die haben hinten drin eine Klappe gehabt, da haben die einen Smart drin. Ja, ja, klar. Im Wohnmobil. Und das ist nicht zu knapp, ja. Also da gibt es einige, das ist ein Riesenmarkt, ja. Ich habe das Konzept Campingplatz noch nie so ganz verstanden. Nicht, dass ich nicht gerne irgendwie draußen an der Natur bin, sondern wenn ich halt da irgendwie den grölenden Nachbarn neben mir habe oder die schnarchende Oma. Ja, das hast du ja nicht. Du musst jetzt da schon mal unterscheiden, die schnarchende Oma, die hast du, wenn du im Zelt bist. Aber wenn du mit dem Wohnwagen unterwegs bist, hast du keine schnarchende Oma neben dir, weil du die gar nicht hörst. Und die grölenden. Ja, aber warum denn überhaupt Campingplatz? Die Frage musst du dir anders stellen. Wenn du zum Campen fährst, im Gegensatz, wenn du jetzt zum Beispiel ein Hotel fährst. Also mit dem Zelt mag das noch vielleicht anders sein, aber mit dem Wohnwagen zum Beispiel, ich nehme ja mein eigenes Zuhause ein Stück weit mit. Ja. Sprich. Aber dann würdest du doch eigentlich auch lieber irgendwo sein, wo es keinen Campingplatz hat, oder? Nee, das würde ich so nicht unterschreiben, weil du schon gewisse, sagen wir mal, gewisse Annehmlichkeiten gerne hast, nämlich dass du zum Beispiel Strom hast. Das bietet schon einen gewissen Vorteil in irgendeiner Art und Weise. Und es ist auch so, dass du wenn du mit den Kindern unterwegs bist, dass du einen gewissen sanitäres Mindestmaß durchaus ganz praktisch finden würdest. Und ich muss halt auch dann nicht in dem Maße irgendwie Frischwasser in rauen Mengen irgendwie mitnehmen oder sonst was, sondern hab das halt im Prinzip vor Ort. Also das bietet schon auch durchaus seine Vorteile. Ja, also für mich ist auch der Punkt. Schließe mich bei dem Kai an, ja. Also für mich wäre das halt Camping, Urlaub im Sinne von, ich fahre auf einen Campingplatz und verweile da für x Tage, da gehe ich ins Hotel. Also ich habe das jetzt wieder gemerkt, ich habe nur einen halben Tag am Strand auf einer Luftmatratze beziehungsweise auf dem Handtuch gelegen, mir hat der ganze Rücken wehgetan. Ja? Wenn ich mir überlege, ich muss jede Nacht auf so einer scheiß Isomatte schlafen. Gut, hast jetzt beim Camping nicht, wenn du zeltest, ja. Aber da würde ich immer ein Hotel vorziehen. Also Camping für mich wäre nur wirklich dieser Aspekt, ich habe die Möglichkeit, jede Nacht woanders zu schlafen. So. Das kannst du natürlich auch machen. Das ist ja die Frage, wie du es machst. In der Natur, ja. Das kannst du schon im Prinzip da auch machen. Jetzt ist es aber bei uns zum Beispiel so, dass meine Kinder, die brauchen 2 Tage, bis sie sich akklimatisiert haben. Da brauche ich nicht anfangen. Ich verstehe das ja. Ich sage nur, also als Kind, also wie gesagt, ich glaube, mit Familie ist das ja eine ganz andere Geschichte. Mit Kindern, dann ist es erstens, ist es günstiger, als ins Hotel zu gehen? Im Normalfall wahrscheinlich. Und für die Kids, die haben halt einen riesen Spielbereich da mit dem Campingplatz, ja, können da sich in einer relativ geschützten Umgebung, kannst du sie laufen lassen? Also als Familie kann ich das schon nachvollziehen, aber die können da halt auch auf eine Art und Weise für auf sich selbst gestellt losräubern, das kann ich in einem Hotel niemals darstellen. Ja, ja. Ein Hotel kann das Kind zwar durch die Gänge laufen, aber das ist nicht das Gleiche, also wenn es mit dem Roller da irgendwie und ab die Post. Ja. Und es ist auch vollkommen klar, dass ich als Paar zu zweit, da mache ich einen ganz anderen Urlaub, als ich das mit Familie mache. Ich bin aber auch als Familienvater ein Campingplatz-Skeptiker. Ja, jetzt nicht mehr. Weil sich ja dein ganzes Urlaubsverständnis ja jetzt halt komplett umdreht. Ja. Nee, ich glaube nicht. Jetzt macht Urlaub auf dem Nein, Bahnhof. Also ich habe damit kein Problem, ja. Ich glaube, es gibt eine gute Zugverbindung nach Verona und dann kannst du von da aus, gibt es bestimmt so einen Schatten. Bist du da mal so Rammstein runtergefahren, oder? Wie war das? Das war Udine. Udine, ja. Okay. Ja, also trotzdem, ich sehe meinen Traumurlaub nicht auf einem Campingplatz ablaufen. Doch, ich bin da tatsächlich mehr der Ferienhaus- und Ferienwohnungstyp. Ich auch. So wie auf Sardinien. Ja. Bin ich eigentlich ganz... Gut, Thema abgehakt. Weiter geht's im Text. Sollen wir noch mal was populäres? Populäres machen oder was? Propofol. Also vier Buchstaben Bildzeitungsniveau. Ja, ja, hau rein. Komm, hau rein. Ich habe mir heute nochmal, habe ich nochmal so überlegt, was wäre noch ein Thema für heute Abend? Und irgendwie, ich fand es schon echt erschreckend. Wir waren in Südtirol vor ein paar Wochen und dann waren wir auf der Rückreise und dann kam Durchsage, also in den Nachrichten, Jan Ullrich irgendwie in Frankfurt festgenommen. Oh, Jan Ullrich, in meiner Jugend. Und diese Nummer da irgendwie auf Mallorca, hat er sich mit Till Schweiger irgendwie auf die Fresse gehauen, habe ich dann gedacht, naja, komm, aber also dann... Da habe ich gesagt, naja gut, jetzt geht er mal in die Entzugsklinik und dann ist es schon wieder. Dann ist wieder gut, Ulle. Und dann aber, dass er dann gerade, das war ja irgendwie gefühlt vier Tage später oder sowas, dann nochmal in Frankfurt komplett ausrastet. Also mich würde mal jetzt konkret interessieren, weil du, wie du schon sagst, Held der Jugend irgendwie. Macht euch das irgendwie betroffen? Ist euch das scheißegal? Und dann die etwas weitere Frage, wo das können wir auch relativ kurz halten, die Diskussion, aber so die Fragestellung, die jetzt ja auch in vielen Artikeln dann wieder aufgeworfen wurde, warum scheitern eigentlich so viele Sportstars nach ihrer aktiven Zeit eigentlich an ihrem Leben? Ja, also es gibt ja genügend Beispiele, Boris Becker, Lothar Matthäus, gut, vielleicht nicht ganz so krass, jetzt der Ulle und so weiter. Gibt ja wenige, die da wirklich, also außer vielleicht, also für mich das Paradebeispiel Steffi Graf, die das gut hinbekommen hat, ja, also, wie ihr das seht, ja. Also diese zwei Fragestellen. Also macht das was mit Jan Ullrich? Ist das euch das scheißegal oder betrifft euch das irgendwie? Und dann, warum scheitern die Sportstars irgendwie an ihrem Lebensalltag? Also ich leide was so ein in irgendeiner Art und Weise selbst erstelltes Schicksal in dem Bekanntheits- und Bereich irgendwie, da leide ich an massiver Empathielosigkeit, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist mir, ich habe da null Mitleid mit ihm. Was der Bastel sagt. Es tut mir um die Kinder vielleicht leid, ja. Hat er Kinder? Ja, der hat drei Kinder. Vier, glaube ich sogar. Was, echt? Ja. Also das finde ich tragisch, wenn du als Kind mitkriegen musst, egal ob er jetzt berühmt ist oder nicht, aber wie dein Vater oder dein Elternteil einfach so den Bach runtergeht, das finde ich tragisch, aber mit ihm selber... Null. Du genauso, Jens? Ja, ich war noch nie, ehrlich gesagt, ich habe mich noch nie irgendwie mit Promis und Stars und Sternchen irgendwie in irgendeiner Art und Weise verbrüdern können. Ja. Nee. Also ich finde, es ist auch einfach wichtig, dass man das nicht verwechselt, ja. Irgendwie dieser Typ, der irgendwie dich unterhält. Ja, irgendwie, weil er gut Sport macht oder weil er sonst irgendwie populär ist, hat halt nichts damit zu tun, was das für eine Privatperson ist. Und sich immer vorzugaukeln selber, dass man irgendwie jemanden kennt, bloß weil man irgendwie seinen Instagram-Feed oder seinen Facebook-Timeline oder seinen Twitter Posts irgendwie abonniert, das ist, glaube ich, einfach, da muss man einfach abstrahieren können. Ja. Ja. Und wer das nicht kann, ja, mein Gott, ja, der mag da wahrscheinlich total, dem mag dieses persönliche Schicksal irgendwie nahe gehen, aber mal ganz ehrlich, man muss ja auch mal sehen, also Ullrich konkret ist ja eigentlich schon immer Loser gewesen, ja. Das Einzige, was der jemals konnte, ist einfach extrem gut dopen und in den Schmerz reinfahren. Mhm. Ja, so, okay, gut, ja, das sind auch irgendwie, das sind schon irgendwie Qualitäten, die man hat, dran, ja, und damit kannst du dann auch irgendwie in den 90er Jahren mal die Tour gewinnen. Schön, ja, ich habe damals auch echt gejubelt und fand das total geil. Also Empathie habe ich mit dem Typ auch nicht. Ich fand es nur interessant, wie der echt da so richtig den Bach runtergeht. Also das ist halt so ein bisschen wie so ein Verkehrsunfall. Ja, du guckst dem echt, halt. Du denkst so, boah, es geht jetzt aber ganz schön schnell. Ja, also das war so bei mir die Reaktion. Dass der schon immer ein Loser war, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass das, du musst dich ja dann vor Augen halten, natürlich war der gedopt, steht ja gar nicht zur Debatte, aber die waren ja alle gedopt. Also der war ja schon, sag ich mal, wahrscheinlich der herausragende Radfahrer, den Deutschland in den letzten 100 Jahren gehabt hat. So, da waren sie ja alle gedopt. Also von daher, klar, Loser im Sinne von, ja, war gedopt, aber das war schon, also ich glaube, der hat schon sportlich was geleistet, aber unter unlauteren Umständen kann man dann halt nur im Kontext dann halt betrachten, sagen, in Relation war er halt dann unter den ganzen Gedopten eben durch sein Talent trotzdem immer noch herausragend. Ja. Schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel hergehst, Michael Schumacher, ja. Mir ist Formel 1 und Motorsport ist mir vollkommen Rille, ja. Und ich habe mich auch ehrlich gesagt nie dafür interessiert, ob da jetzt irgendwie ein Deutscher gut fährt oder sonst wie oder wie auch immer. Und trotz alledem finde ich das Schicksal von ihm mit diesem Skiunfall, das finde ich absolut tragisch. Ja. Und da ist etwas, da fühle ich bis zum gewissen Grad mit ihm und mit der Familie irgendwo mit und sage, das ist sehr bedauerlich. Bei einem Jan Ullrich, der das im Prinzip selber vergeigt hat. Ja, genau. Also für mich ist auch wenig. Also für mich war Schumacher eigentlich auch, und das ist ja immer noch, war eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie du eigentlich dein Privatleben und deine öffentliche Figur sehr stark voneinander abkoppelst. Und wie der wäre meiner Meinung nach auch jemand gewesen, unabhängig von diesem Skiunfall, der nie irgendwie aus der Rolle gefallen wäre. Den hättest du nie irgendwie jetzt groß noch im Fernsehen gesehen. Und ich finde halt das, wie gesagt, bei Steffi Graf halt so bewundernswert, die halt echt gesagt hat, ich habe halt hier, war über 20 Jahre hinweg oder ja, wie lange, ja doch, 20 Jahre wahrscheinlich, war ich die beste Tennisspielerin der Welt. Ich habe total in der Öffentlichkeit gestanden. Ich war everybody's darling. Ja. Und jetzt aber gut, und jetzt könnt ihr mich alle mal, und jetzt konzentriere ich mich auf meine Familie, und ich mache vielleicht, was macht sie noch? Ab und zu mal so ein bisschen Teewerbung, glaube ich, für irgendeinen Tee macht sie irgendwas. Halt schnell, ich gucke keine Werbung. Und ein bisschen Barilla oder sowas. Ja, Barilla, und dann, ja, aber das ist ja schon ewig, ja. Ja. Und das finde ich eigentlich, das, so muss es machen, ja. Nee, gut, aber schau mal, du musst schon aus deiner Rolle zurücktreten können. Das ist ja das Gleiche, es gibt ja jetzt halt viele, sag ich jetzt mal, gerade im gehobenen Management, viele, die halt ackern, bis sie 60, 70 sind und dann in Rente gehen und dann so buff, in so ein Loch reinfallen. Und ich denke, dass das schon viele Sportler jetzt halt vielleicht nicht von ihrem generellen Arbeitspensum her vielleicht haben, aber du hast auf der einen Seite das Problem, dass du seit deiner Kindheit wahrscheinlich schon eigentlich hauptsächlich nur diesen Sport gemacht hast und auf einmal sagt mit 30, 35 sagt der Körper so, aus jetzt kannst du was anderes überlegen. Und du hast effektiv erstens mal wahrscheinlich, weil du schon relativ früh in diese Karriere reinkommst, vielleicht gar nichts anderes gelernt. Das heißt, du kannst eigentlich außer irgendwie im Sportmanagement vielleicht gar nicht unbedingt irgendwo anders was arbeiten, oder du bist halt irgendwie Influencer vielleicht irgendwas oder Promoter für irgendwas, aber ich denke schon, dass das schwierig ist. Der Kai hat aus seiner professionellen Bierkarriere auch nichts anderes gelernt. Er ist halt jetzt Bierfluencer geworden. Ja. Aber ich glaube, es ist nochmal ein großer Unterschied. Was du jetzt gerade charakterisiert hast, das könnte auch auf Sportler in Randsportarten zutreffen, bis zu einem gewissen Grad. Also, was weiß ich, guckte die ganzen, heute Nachmittag habe ich ein bisschen Fernsehen geguckt, war Kanu-WM. Das sind ja auch, oder jetzt, was weiß ich, zu Olympia, die ganzen Leute, die dann halt auch bei der Bundeswehr Soldaten sind und dann halt Sportsoldat sind, so. Die machen ja auch den Sport ihr Lebtag seit von Kindesbeinen an. Ich glaube, der Unterschied ist zu diesen Populärsportarten wie jetzt Tennis, Basketball, Formel 1, Fußball, dass halt diese extrem populären Sportler halt das Problem haben, die sind süchtig, danach in der Öffentlichkeit zu stehen und die das Aufmerksamkeit zu bekommen. Dazu, ja. Das ist nicht so sehr, also Boris Becker scheidet, glaube ich, nicht daran, dass er, oder ist nicht daran gescheitert, dass er kein Tennis mehr spielen darf oder kann, sondern dem fehlt einfach dieses, ich stehe in der Aufmerksamkeit und bin halt wer. Und das hast du ja, wenn du jetzt, was weiß ich, du bist jetzt hier, die eine muss ich immer denken von Olympia, diese Bogenschützin, die mit ihrem komischen Campinghut und so weiter, ja, die trainiert wahrscheinlich auch 5-6 Tage die Woche, macht nichts anderes, aber die kennt halt kein Schwein. Und ich glaube, wenn die halt dann zurücktritt oder aufhört, ihre aktive Karriere zu verfolgen, dann wird die auch sagen, mir fehlt mein Sport und so weiter, aber die wird jetzt nicht irgendwie, da ändert sich nicht der Lebenswandel so krass, ja. Ja, aber also ich kannte ja früher so eine Handvoll so Hobby-Profi-Sportler aus dem so Volleyball, ja. Genau, die alle irgendwie Nationalmannschaft gespielt haben, aber natürlich, die können dann irgendwie in der Primetime ihrer Karriere irgendwie 5, 6, vielleicht auch 10 Jahre davon leben. Ja. Aber auch im Volleyball wahrscheinlich auch so davon leben, wie wenn du jetzt, was weiß ich, ein Angestellter oder genau, ein Beamter im mittleren Dienst oder sowas bist. Also als nicht so. Hauptberuf. Genau. Aber nicht, dass du da sagst, ich kann da jetzt. Nein, genau. Geld du kannst machen. Für die Zeit davon leben. Ja. Und wenn du auch richtig gut bist, dann kannst du vielleicht auch mal doppelt oder dreifach gut davon leben, aber natürlich nie so viel, dass du irgendwie sagen kannst, ja, dann kann ich erstmal irgendwie 10 Jahre lang ein bisschen locker und easy machen. Ja, ja, ja. Ja. Und wie du selber sagst, ja, also diese ganzen Nebenrandsportarten, ist das einfach immer klar, dass du neben deiner Sportart noch in irgendeiner Art und Weise eine ordentliche Berufsausbildung und noch einen Beruf betreiben musst nebenher. Das führt übrigens dazu, dass insbesondere Kinder aus reichen Familien in so Randsportarten extrem erfolgreich sind. Ja, weil die tatsächlich einfach häufig diesen finanziellen Background haben, ja, dass die einfach sagen können, ja, kein Abitur, ja, weil ich habe gerade. Aber schau mal, wenn du in so einer Nebensportart, wenn du in so einer Nebensportart zwar einen gewissen Bekanntheitsgrad innerhalb deines Klientels erreicht hast, aber darüber hinaus eigentlich nicht diesen Popularitätsgrad oder was, dann kannst du hinterher wahrscheinlich auch innerhalb deines Bereiches locker, gehst zu den alten Herren und machst halt deinen Sport irgendwie weiter. Und dann interessiert sich halt auch einfach keiner mehr wirklich dafür. Und du warst halt nur innerhalb eines gewissen Grades. Genau, du stehst nie so wirklich im Rampenlicht. Genau. Ja. Aber wenn du. Aber schon auch. Aber. Darf man nicht unterschätzen. Also der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, wenn ein Boris Becker jetzt irgendwie dann weitermacht und dann halt irgendwie ein bisschen fett um die Mitte wird und so, dann zerreißen die das halt in den öffentlichen Medien. Dann stehst du halt nach deiner eigentlich positiven Karriere, weil du vorhin mit Bildthema und so gesagt hast, ein Charakteristikum von der Bild ist, die loben dich ganz hoch, um dann dich ganz schnell ganz tief fallen zu lassen. Aber guck mal, ganz ehrlich, in der Bildzeitung klar, aber nur weil du jetzt dick geworden bist, tun sie dich ja nicht in die Bildzeitung, sondern der Boris Becker ist in der Bildzeitung, weil er die eine bumst und dann das nächste Mal hat er die Freundin und jetzt trennt er sich aber wieder und dann. Wenn du der Bogenschützenkönig Robin Hoods Bruder bist, Schwanz, interessiert sich keine Sau dafür. Ja, ja, Lady Marian. Ja, ganz genau. Und wenn du den Sheriff von Nottingham irgendwie pimperst. Genau. Ich wollte gerade sagen, ja. Du brauchst schon irgendwie noch so ein Gegenspiel. Mein alter Nemesis. Ja, ja. Sheriff von Nottingham. Von Nottingham in diesem. Nottingham. Sheriff von Nottingham. Gut. Ja, abgehakt. Und, nee. Oder was? Nee. Nee, ist nicht abgehakt. Entschuldigung. Und du hast halt auch selber irgendwie, du hast halt immer das Gefühl, dass du halt der Beste irgendwo bist auf deinem Niveau. Und dann irgendwann musst du selber feststellen, oh, jetzt sind da Junge da, die sind besser wie ich. Und dann fängst du vielleicht an, irgendwie nur leicht dir ein paar Pillchen einzuschmeißen und das verstärkt sich dann. Und dann kommst du damit nicht mehr klar. Und ich glaube, dass das schon einigen in dem Schwerpunkt da vielleicht auch so geht. Aber ja, okay, klar. Also die Frage, aber nochmal, das, was du jetzt beschreibst, trifft wieder meiner Meinung nach nur auf die Sportler zu, die halt in der Sportart sich aktiv betätigt haben, die halt eine extreme Aufmerksamkeit hatte von der Öffentlichkeit. Also beziehungsweise, ich denke halt, weißt du, wenn wir bei dem Beispiel der Bogenschützin bleiben würden, wenn jetzt 10 Jahre später wenn die dann auf einmal auf Drogen wäre oder sonst irgendwas, das wird ja kein Schwein mitbekommen. Also das kriegt man wahrscheinlich nicht mit. Vielleicht fällt auch irgendwie ein Gewichtsheber, der bei Olympia Gold geholt hat, nach seiner aktiven Karriere in ein Loch und man kriegt das halt nicht mit. Man kriegt das halt nur nicht mit. Was macht denn Jens Jeremis heute? Jens Jeremis? Ja, eben. Keine Ahnung. Was. Genau, kein Mensch weiß es. Kalle Riedle führt einen kleinen Sportladen im Allgäu irgendwo. Mhm. Das habe ich schon gehört. Juckt doch keine Sache. Jeder macht hinterher irgendwas und manche meinen halt einfach, sie haben den größten und die sagen dann hinterher, ich muss hier weiter irgendwie auch was. Genau. Schau dir mal einen, Lothar Matthäus an, das ist doch so ein klassisches Beispiel. Der kann auch einfach mal die Fresse halten. Ja, wobei der Lothar hat aber jetzt noch einigermaßen, muss ich ja sagen, der hat ja die letzten Jahre ein bisschen die Kurve gekriegt, ja. Der ist ja, also was Boris Becker jetzt die letzten Jahre war, war ja vor fünf Jahren Lothar Matthäus. Naja, der war der Lothar Matthäus so ständig in der Zeitung. Hier die neue Freundin und die jene Freundin. Ja, weil er jetzt keine mehr abkriegt. Dem hört man ja nichts mehr. Ja, weil er jetzt keine mehr abkriegt. Der hat jetzt irgendeine behalten müssen. Der ist jetzt Sky-Moderator. Holst du ein neues Bier, Jens? Nein. Wie? Okay, dann hole ich ein neues Bier. Jetzt hat hier Activity-Thema. Aufstehen und schon mal. So, ihr lieben zwei Live-Hörer da draußen. Jetzt bin ich alleine mit dem Mikrofon. Ich leite in der Zwischenzeit mal zum nächsten Bier über. Ah, mach mal den Eileiter, ja. Also, wir trinken jetzt, wir haben jetzt ein Pale Ale getrunken, jetzt gehen wir über zu einem IPA. Okay. Und zwar ist das hier ein Bier aus München. Wo sich andere hochschlafen im Sport, gell? Das ist trinken wir uns hoch. Das ist Hopfenhecker, heißt die Brauerei. Okay. Kreativbrauerei Haidhausen. Sitzen die in Haidhausen? Von denen habe ich jetzt schon ein paar Biere getrunken. Die sind echt gut. Die gibt es lustigerweise, hatte ich das schon mal in der Biothek gekauft, aber die gibt es auch bei Amazon Prime Now, lustigerweise. Und dann immer, wenn ich nochmal irgendwie da was bestelle und ich brauche noch was, um den Warenkorb voll zu bekommen, dann bestelle ich das meistens. Und das habe ich jetzt aber auch noch nicht getrunken. Die haben mehrere Biere und eigentlich waren die alle sehr gut. Jetzt bin ich mal auf Heders gespannt. Stell dir mal vor, es würde Marihuana irgendwie bei Amazon Prime Now geben und jedes Mal, wenn du deinen Warenkorb voll, ach komm, mach ja nochmal ein bisschen Pott. zieh mir noch einen Joint durch, ja. Ach, Geschmarrn. Ich bin ja mal gespannt. Also, ich bin natürlich auch auf das Experiment oder was auch immer. Jens, wir haben das nächste Bier am Start. Jens hat sich Chips geholt, die so. Die holt er die für sich oder fürs Experiment? Die gibt es nicht beim Podcasten. Das ist mir zu knusprig. Ach so. Du bist der Einzige, der hier vor sich hin knuspert. Während wir die Leute unterhalten. Wir müssen hier hart arbeiten. Mr. Maifoy. Also Jens, ich habe gerade gesagt, das sind Bier aus München, Hopfenhecker, oben aus Haidhausen. Trinken IPA. Haidhausen ist übrigens die interessanterweise nicht zu den Innenvierteln deutschlandweit gezählt worden. Stimmt. Ja. Sondern nur das Glockenbachviertel. Das habe ich auch gelesen. Das habe ich etwas totaler Schmarrn gefunden. Jetzt das ist wirklich totaler Schmarrn. Riecht ihr was? Oder riecht irgendwie bis nach? Nee. Entschuldigung, nee, ich habe gerade die Nase im Bier gehabt. Ey, das riecht ein bisschen wie Urin, oder? Oder? Kommt drauf an, wo du ihn rumziehen hast, Glas. Aber das riecht doch nicht IPA, oder? Wenn ich davor das Pale Ale dagegen vergleiche. Halt die Klappe und trink. Der Jens will das Bier nicht durch die Nase trinken. Wow. Wow. Lies mal vor. Ein IPA, wie noch nie zuvor gebraut. Mit untergäriger Hefe wird es zum Münchner Indisch Pale Lager. Anstelle der Fruchtigkeit einer Ale-Hefe tritt hier die Feinheit der oberbayerischen Lagerhefe. Die dadurch gewonnene Klarheit im Geschmack und Geruch trägt das wilde Spiel der Hopfenaromen aus den Sorten Amarillo, Sentinel, Citra, Chinook und Taurus und bindet die voluminöse hopfenbittere Erstklassik ein. Kraftstoff für IP-Brüder und Schwester mit dem richtigen Sound. Ost Chicago sowieso. Ost Chicago. Ja. So schön war es überhaupt noch nie. Mal her. Der Stefan Erken, wie hängt denn Ost Chicago? wir stingen die Akazien. Aber die haben auch immer schöne Labels, ja? So, Jens, was geht denn jetzt hier? Ja, ich habe jetzt eine neue Produktkategorie, die ich euch ganz kurz noch vorstelle. Oh, das ist gut. Solarlamp. Haben wir daheim voll auch. Voll geil. Haben wir auch. Echt, habt ihr auch? Ja, also wir haben so eine Laterne, so eine so eine, ja, Laterne, nee, nicht Laterne, wie sagt man denn, so eine Girlande. Ein Lampion. Ja, so eine Girlande. Ja. Auf dem hinteren Balkon. Ich habe was gesucht, wo ich bei, wo ich genug Licht habe, um zu lesen. Okay. Die bringt es leider nicht. Also hier, was, wie heißt die? Die heißt Sonnen... Sonnenglas. Sonnenglas. Die ist irgendwie hier von Südafrikanerinnen hergestellt. Aha. Und die ist nicht hell genug zum Lesen. Die ist leider nicht wirklich hell genug. Läuft das Induktionsstrom oder was ist das? Nee, das ist ein Magnetschalter. Ja, aber dann muss ich ja trotzdem irgendwie Induktion anlegen. Nee, der zieht einfach unten, macht den Schalter sozusagen zu und der Magnet zieht halt schon von oben an. Also der muss nicht aufliegen. Und die haben aber alle eine kleine Lithium-Ionen-Batterie drin, oder? Genau, die haben alle eine Batterie drin und hier so ein Ding, wie heißt's? Solarpanel. Solarpanel oben drauf. Und diese von Philips hier, ja. Das ist unten, ist das so Plexiglas, Plastik. Und die ist hell genug und die kann man dimmen. Ah, das ist praktisch. Was kostet die? 25 Euro. Okay. Und das Sonnenglas, glaube ich, kostet 28 oder so. Ich habe interessanterweise auch gerade eine gekauft. Kann ich sehr empfehlen. Die hier? Nee. Ich hab mich für ein anderes Modell entschieden, was ich wollte eigentlich auch, eine solarbetriebene. Habe mich dann aber dagegen entschieden, habe eine, die du jetzt zwar über USB laden kannst, aber die auch eine Kurbel dort hat. Dass du sie auch stromlos auf Lampe kurbeln kannst. Weil ich das beim Campen eben gerade auch, wenn du entweder bedeckte Tage hast oder wenn du in der Nacht halt lange irgendwie was davon haben willst, dann in meinem Fall praktischer gefunden. Also die das wollte ich gerade fragen, wie lange hält? Ne? 8 Stunden. Und wie lange braucht ihr 9 Stunden? Wie lange braucht ihr, um aufzuladen? Das gleiche. Und aber nur an Sommersonnentagen. Genau, also 8 bis 9 Stunden Ladezeit. Wenn richtig drauf knallt und keine Ahnung, ich habe es jetzt im Winter noch nicht ausprobiert, aber jetzt im Sommer ist es echt geil. Also ich bin sehr begeistert von den Dingen. Aber wofür hast du sie jetzt gekauft? Um auf dem Balkon Licht zu haben. Also ich hätte natürlich auch einfach eine Lampe kaufen können, ja. Aber ich wollte mal hier so ein Solar-Ding ausprobieren. Irgendwie, ich finde das ganz eine spannende Produktkategorie. Weil du an deinen CO2-Fußabdruck auch. Nee, das macht da sicherlich nicht viel. Ja, allein wahrscheinlich die Lithium-Ionen-Batterie. Da kannst du wahrscheinlich irgendwie draußen so ein 800-Watt-Fluter hinstellen und du hast das irgendwie nach einem Jahr Dauerbetrieb vielleicht drin in Ressourcenverbrauch. Aber. Nee, ich finde das einfach charmant, ja. Weil wann sitze ich draußen? Eigentlich nur, wenn ein schöner Sommerabend ist. Dann kannst du die mit irgendwas befüllen noch? Genau, die kannst du tatsächlich auch noch mit Sachen befüllen. Dass du dann da ja, so irgendwie leuchtet oder so. Das ist so schön. Bunter Sand eure Hochzeit oder so. Ja. Können wir die ja mitbringen. Genau, eine. Das ist total super. Oder der Kai kann für seine 80 Tische da dann so 80, so 28 Euro Lampen sich da hinstellen. Ist ein Schnapper, ja. Ist ein richtiger Schnapper, ja. Du solltest mit der Katha reden, dass du lieber so eine Lampe haben willst statt Blumendeko. Ja. Das bringt ich wollte gerade sagen, von Anfang an das ist Stimmung in die Bude. Ist frische in die Debatte rein. Das ist aber wahrscheinlich noch günstiger. Ja, klar, es ist günstiger, als wenn du Blumendeko machst, ja. Kannst du mal davon ausgehen, ne? Ich bin damals gnadenlos gescheit. Ich hätte eigentlich gerne so Küchenkräuter auf den Tischen gehabt, statt Blumen, aber ging nicht. War nicht durchzubekommen. Naja, so ist das mit dem Heiraten. Ja. Aber jetzt, du wolltest ja bestimmt irgendwie... Nein, ich wollte wirklich das nur... Weil ich finde das wirklich ein tolles Produkt. Ich wollte das einfach nur kurz erwähnen. Achso, okay. Ja. Der nächste bitte. Wessel, du hast noch ein ernstes Thema. Ja, ich habe noch ein ernstes Thema, aber ich habe jetzt ernsthaft, nachdem ich jetzt alleine gesessen bin, auch keine Gelegenheit gehabt, nochmal kurz ernsthaft. Ja, dann geh jetzt nochmal kurz pinkeln. Genau. Dann machen wir jetzt nochmal eine Pinkelpause für den Wessel. Und dann werden wir auch zumindest noch ein Bier brauchen, glaube ich, weil das ist gleich Schluss. Hey, wie findet ihr denn dieses Bier? Ich finde es unterdurchschnittlich. Ich habe von dem schon... Hast du nicht mal erzählt, dass du so begeistert warst von Hopfenhacker? Ja, genau. Also ich habe von denen einige andere, ich habe es eben zum Wessel gesagt, als du deine Lampe... Ich habe gesagt, das ist lustigerweise, ich hatte das ursprünglich mal, glaube ich, irgendwie in der Biothek oder sonst irgendwo gekauft und du kriegst es aber bei Amazon Prime, Now. Ah, genau, das war das. Ja, das hat und deshalb bestelle ich das immer mal wieder mit und das kannte ich jetzt hier noch nicht. Ich lese hier nur gerade sonst nichts. Aber das finde ich jetzt eher underwhelming. Ja, nicht so. Nicht so. Nicht so, der Knaller, ja. Gibt's Besseres, ja. Ja, es kann nicht jedes Bier das Beste sein. Übrigens, vor allem, der muss jetzt mal vor Augen halten, wir trinken jetzt, das, wenn ich richtig gezählt habe, dass die vierte Sorte Bier jetzt ist eh schon langsam der Geschmacksnerv hinüber, ja. So 3, 4, ja. Ich habe letztens mit der Caro drüber geredet, weil jetzt war doch meine Mama da letzte Woche und wir haben eigentlich jeden Abend irgendwie getrunken. Und immer Wein oder was? Oder? Eigentlich immer Wein, größtenteils. Und dann auch hauptsächlich Weißwein. An einem Abend hatten wir einen Rotwein, den hatte ich noch dastehen. Jetzt sind unsere Weinreserven verbraucht. nee, aber mir ist dann wieder aufgefallen, ich würde wirklich, wirklich, also ich bin zurzeit überhaupt nicht so auf Bier, ich würde mich wirklich einfach mal wirklich durch so Wein trinken. Weißt du, so, keine Ahnung, die 15 besten Südtiroler Lagrains. Zum Beispiel, ja. Es wird mich wirklich reizen, aber es geht halt einfach unglaublich ins Geld. Das ist ja, wobei, wenn man ehrlich ist, ich habe jetzt gerade wieder, als wir in Südtirol waren, weil ich das letzte Jahr, nee, Anfang des Jahres mitgebracht habe, waren wir in Bruneck im Speckmuseum. Das ist so ein kleiner Laden. Und der hat eine super, super gute Fenchel-Salami. Und dann sind wir, bevor wir ins Hotel sind, habe ich gesagt, komm, lass uns schnell da hinfahren. Dann sind wir schnell da rein. Und dann haben wir so zwei so Specksalami, Fenchel-Salami gekauft. Und nee, Zwischenlagepapier. Und der hat, am Stück halt so eine ganze. Und der hat von Birra del Bosco, das ist auch so ein italienisches Craft-Bier, halt die großen Flaschen da, 0,75. Und da habe ich wieder das Froggy Hops mitgenommen und das Pale Whale, ja, das eine, wo ich das Bild euch geschickt habe. Und das sind dieses Froggy Hops, das ist auch so ein geiles Bier, das hatte ich schon mal. Da habe ich jetzt zwei Flaschen noch daheim stehen, aber da kostet auch die 0,75er Flasche 9,80 €. So, da bist du nicht weit weg von davon, was du für einen einigermaßen guten Wein auch bezahlst, ja. Ja, aber schau mal, wenn du das Noctus 100 von Riegel nimmst, da kostet die Flasche, das ist zwar die große, die hat, glaube ich, auch 0,7 oder so, und die kostet auch fast 10 Euro. Nee, das ist ja okay, weil Jens eben meinte, sich mal durch verschiedene Weine trinken. Ja. Klar, bei drei Bieren gebe ich halt 9 Euro aus, bei drei teuren Bieren. Ja. So, bei drei Weinen bist du halt bei 45 Euro. Ja, musst du halt. Mindestens. Dann, also, da ist ja, halt aber du vergleichst ja, gesagt, jetzt hier ganz andere Mengen. Ja, natürlich trinke ich Mengen, aber mir geht es ja um dieses Durchprobieren. Und ich kann halt nicht mal eben sagen, hey, schick mir mal eine 0,33er Dose von dem Wein. Nee, aber du kannst halt eine Weinprobe gehen. Dann musst du es halt mit Freunden. Ja, nein, dass das nicht möglich ist, sage ich ja. Aber es ist halt einfach aufwendiger. Ja? Und wenn man es halt irgendwie zu zweit oder zu dritt macht, ist es halt tendenziell auch teurer. Ja. Als Craft Beer. Also ich glaube ja, dass du wenn du dich durch so bei so Weinproben, dass du da ein ganz anderes Problem hast, dass du spätestens nach dem dritten Glas sowieso derart ein Lull und Lall bist. Also wir haben damals, wie wir in Neuseeland waren, haben wir so eine Weingut-Tour mit dem Radl gemacht und sind mit dem Radl von Weingut zu Weingut zu Weingut zu Weingut und haben halt überall so zwei, drei Gläschen, so Mini-Dinger an und für sich probiert. Aber ich glaube, nach dem vierten Weingut waren wir schon dermaßen Lull und Lall, dass die uns danach wahrscheinlich, die hätten uns hier den Essigreiniger vorsetzen können und wir hätten trotzdem gesagt, ich bin Weinkenner. Ich glaube, neben dem Alkohol halt, ich habe es eben schon gesagt, jetzt haben wir hier 4 Bier getrunken. Ich stelle mal ganz groß in Abrede, dass wir jetzt das 5., 6. Bier jetzt noch wirklich die Nuancen rausschmecken. Nicht, weil wir jetzt betrunken sind, weil das waren ja alles mehr oder weniger, immer nur Schlücke. Die Zunge ist jetzt einfach hinüber, ja. Darum kannst du dich ja auch bloß nach oben trinken. Also du kannst jetzt natürlich, der Jens hat bestimmt irgendwo noch so ein Schlenkerler daheim als alter Rauchbier trinken. Ja, ich habe das da, weil ich es nie selber trinken würde, wenn dann. Ich glaube, da steht sogar auf der Flasche drauf, dass du mindestens 3 trinken musst, bevor das erste schmeckt. Mit dem Schlenkerler, oder wie? Aber so ein gutes Rauchbier, das kann auch mal was haben. Ich möchte immer noch es gibt irgendwo dieses Bier, wo sie Austern drin kochen. Nicht, weil ich jetzt auf die Exklusivität der Auster stehe, aber ich stehe auf auf Umami. Ja. Umami mit Salz. Mein Lieblingswhisky, der Scapa, der hat so einen leicht salzigen Geschmack und jetzt haben die den eingestellt und gibt es bloß noch auf dem Schwarzmarkt. Also gibt schon also quasi so Restflaschen, die dann so, ja, das sind wir ja schon beim Riegele. Ja. Simcoe 3. Jo, Klassiker. In der 033er gibt es die mittlerweile, mhm, oder wie? Aha. Habe ich in der, habe ich das gekauft? Der Biothek, glaube ich. Ich weiß nicht. Also das ist jetzt das Nächste, was wir trinken, aber das kennt ja fast jeder eigentlich schon, oder? Ja, macht es aber nicht schlechter. Nee, das ist ein solides Pale Ale, ja. Schon. Kann man schon trinken. Also, was ich noch sagen wollte zum Thema Bier und Bierverkostung und Weinverkostung und so weiter. Ich habe ja gedacht, ob wir, habe ich jetzt aber so kurzfristig nicht hinbekommen, was ich ja wirklich nicht, weil es jetzt irgendwie, glaube ich, so mega lecker ist oder so, aber einfach, um es mal zu probieren, wie gut der eigene Gaumen eigentlich funktioniert. Man müsste mal die, jetzt dieses Jahr mal sagen, wer kauft mal von allen Münchner Brauereien das Oktoberfestbier, mhm, und probiert das mal, mhm, im Vergleich. Weil ich ja immer biased bin, ich sage immer, also ich fand letztes Jahr das Augustiner super, super gut. Das war halt extrem hopfig. Deshalb fand ich das gut, aber das müsste man eigentlich mal machen, dass man mal sagt, okay, das sind ja dann, was hat man gesagt? Augustiner, Löwenbräu, Spaten, Paulaner, Hacker, rein, glaube ich. Hofbräu. Hofbräu, 6 Stück. Die mal, sure, mal gegeneinander. Hacker hat er schon. Also die mal gegeneinander zu verkosten, da hätte ich echt mal Lust drauf, mal, dass man einfach, weißt du, dass man, jetzt, wenn wir jetzt hier in dem Setting wären, drei, dass wir 6 Flaschen holt, mhm, und dann wirklich von jedem halt nur ein Schlückchen nimmt. Und mit dem Giesinger durchspült. Ja, aber dann hast du nachher halt in Summe ein Bier getrunken. So, um ein bisschen mehr als ein Bier, ja. Ich fände auch eine andere Kategorisierung, nicht kategorisieren, aber was anderes zum Probieren, das mag sich jetzt kreislich anhören, aber ich fände es trotzdem ziemlich interessant, und zwar ungekühltes Bier zu probieren, weil in kalt kann es fast jeder. Ja. Kaltes Bier, zumindest bei den gängigen klassischen Brauereien, geht so eine kalte Halbe, die geht immer. Egal, ob es jetzt besonders gut ist oder wenn es richtig eiskalt ist. Ja, ja, aber also wenn, sobald das ein bisschen Temperatur bekommt, schmeckt genau die Unterschiede extrem raus. Wir waren gestern, noch mit Bekannten was essen, und da waren wir in einem Laden, da war gab es Spaten, und das ist einfach so eine Plörre. Wenn es richtig eiskalt war, Spaten ist war wirklich okay eine Plörre, ja. Aber dann, allerdings, so, wenn ich habe dann gestern sehr gediegen getrunken, habe über den Abend hinweg 2 Bier getrunken, und dann da hast du echt, dann hast du, steht das ja länger vor dir. Boah, das war echt, hast du echt Mühe gehabt, ja. Aber Spaten ist halt einfach sehr nachhaltig, weil da hast du am nächsten Tag auch noch einen schönen Schädel davon. Ja, das habe ich nur 2 Stück getrunken, ne? Aber hättet ihr da mal Bock drauf, mal die Oktober? Ja, da bin ich sofort dabei. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann sollten wir mal gucken. Dass, und dann sollten wir das auch noch mit den Maiböcken machen. Ja. Das mache ich noch lieber mit den Maiböcken, glaube ich. Ja, ich weiß nur nicht, ob es schon von allen Brauereien das Oktoberfest doch, hier im Supermarkt schon gibt. Ja, stimmt schon. Ja. Ich habe es jetzt von Hacker, vom Spaten habe ich gesehen. Doch, schon. Paulaner habe ich es auch schon gesehen. Ich auch schon, und in August Hofbräu hat es auch schon. Ja, ja, sollten wir das mal in Angriff nehmen, weil das würde mich wirklich mal interessieren, ja, weil du, das machst du ja, also nie. Ja. Wir können ja Stecker ziehen und dann eine Blindverkostung machen. Einer muss halt einfach schauen, welches Bier was ist, und die anderen machen die Blindverkostung. Genau, und dann einfach sagen, okay, was hat am besten geschmeckt? Einfach so eine. Wir können es auch einen externen, wenn wir es bei dir machen, muss die Caro halt irgendwie, sag jetzt mal, die Biere vorher einschenken. Ja, die mag ja keine Biere. Naja, die, und die muss Bier, ja nicht probieren. Die, naja, muss ja, sag ich halt, drum ist sie guter, ja, ja, wie sagt man das, Anordnungsleiter. Ja, ging vor allem darum, dass wir halt alle drei blind sind. Aber wie würdest du das machen? Da würdest du, also damit das einigermaßen effektiv und kühl ist, das Bier, würdest du eins trinken, Bewertung danach, dann neu einschenken für jeden eins und so weiter. Immer jeweils nach dem Konsum praktisch nochmal eine Bewertung. Also ich würde sagen, man muss das parallel machen. Alle 6 Gläser nebeneinander. Hm. Erstens dieses, und dann, was ich auch interessant fände, ist, dass du danach machst du in einer zweiten Anordnung eine offene Reihe und sagst, okay, das ist das Augustiner, das ist Paulaner und so weiter und so fort. Probierst alle durch, die ursprüngliche Anordnung bleibt unberührt, und nachdem du dann gesehen hast, dieses und jenes Bier ist welches, kommen die alle wieder weg, und dann probierst du wieder deine ersten, und ob du dann eine Übereinstimmung überhaupt rausfindest. Na, ich glaube, dass der Punkt wäre, dieses, was du sagst, zu sagen, das ist der August, das ist der Hacker, das macht ja nur Sinn bei Bieren, die du kennst. Und das Oktoberfestbier schmeckt ja, das kennen wir ja alle nicht. Das schmeckt ja jedes Jahr anders. Nein. Du kannst ja nur eine Rangfolge sagen, was schmeckt mir am besten, was schmeckt mir am wenigsten. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass bei diesen klassischen Bieren, du kannst schon sagen, das schmeckt mir am besten, das schmeckt mir nicht so gut, aber du findest trotzdem geschmacklich nicht raus, von welcher Brauerei es ist. Jetzt beim normalen Hellen. Nein, auch beim Oktoberfestbier. Ja, klar, beim Oktoberfestbier sowieso nicht, weil du hast ja keinen Benchmark. Also das wäre ja was anderes, wenn wir jetzt hier... Den Augustiner erkenne ich unter hunderte Bieren. Nein, drum sag ich ja, du machst dann eine offene Reihe von den Oktoberfestbieren, ja, wo du dann jedes probierst wiederum und genau, siehst, dieses ist jedes. Wenn du die dann alle wieder wegräumst und nochmal die du ganzen nochmal blind sagst, ja, probierst, das, selbst dann, nee, aber ich erkennst du es. Keine nicht. Chance. Hast du auch nicht, ja. Also, aber das machen wir. Finde ich gut. Das machen wir. Müssen wir nur bald machen, sonst ist bald schon Oktoberfest. Das ist das Beste. Termin bis Absprache, jetzt. Also von den... Das finde ich sehr gut. Das ist auch sehr gut, ja. Ich finde, dieses Riegele ist halt so, da merkt man halt, finde ich, dass da richtiger, also da ist richtig Industrie dahinter, finde ich. Finden die nicht? Wie meinst du Industrie? Also das, na, so, da merkt man halt einfach, ja, rund. Das ist einfach so, genau, das ist einfach rund. Das passt, das hat wenig Ecken und Kanten. Das ist einfach ein gutes, handwerklich gutes Bier, ja. Ich glaube, dass da halt auch einfach ein langjähriger Braumeister dahinter ist halt was, steht, oder? Genau, ja, das ist was Besonderes, also hier. Das ist Apostelbräu. Dieses Apostelbräu ist was Besonderes. Das Ismaninger ist halt gutes, sehr helles, aber auch was Besonderes. Dieses Pale Ale von der Garden Brewery, das ist, finde ich, halt wirklich ein klassisches Craft-Bier, mhm, ja. Das hat auch seine Ecken und Kanten. Hier das diese IP Brothers oder wie die heißen. Ja, IP Brothers, ja. Das war nicht gut. Fand ich nicht schlecht, ja. Okay. Aber es halt, geht halt auch irgendwie in eine bestimmte Ecke und Richtung und Kante. So. Und dieses Riegele Simcoe, das ist halt einfach gefällig, gut. Da merkst du einfach, da hat jemand wahrscheinlich irgendwie 30, 40 Brauvorgänge Sude gemacht, gehabt, ja. Ja, bis dann er gesagt hat, so habe ich dieses Bier gerne. Vielleicht möchte ich da eine neue Kategorisierung einführen nach den trinkbaren und schmeckbaren. Oh, das ist nicht gut. Das ist ein wiederholbares. Bei den anderen würde ich sagen, okay, jetzt probiert, aber das kommt auf die... Nicht so high drinkability oder was? Oder? Nee, dass du irgendwie sagst, okay, bevor ich das jetzt nochmal trinke, probiere ich ein anderes. Aber das ist eins, wo ich sage, okay, habe ich probiert, würde ich aber auch in den Recall mit reinnehmen und einfach wieder mir daheim holen. Ja, weil der Punkt ist, also für mich ist Drinkability und schmeckt mir, sind ja zwei verschiedene Sachen. Mhm. Also Drinkability heißt ja, da kannst du 8 Halbe reinstellen. Das kannst du mit dem Ismaninger auch. Würde ich mir das Ismaninger jetzt selbst regelmäßig kaufen? Nee. Also, du kannst ja wahrscheinlich auch problemlos, gibt es wahrscheinlich nicht einen halben, aber 8033er Warsteiner in irgendeiner Art und Weise reinstellen. Rein von der Trinkbarkeit her geht das schon. Aber es schmeckt halt wie Aschenfriedrich. Ja, ja. Kannst es schon machen, ist halt scheiße. Ist halt scheiße, schmeckt dann auch scheiße. So, jetzt möchte ich aber mal hier vom Bierthema runterkommen. Ja, ich meine, wir sind zwar ein Bier-Podcast, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Marcel, hast du noch ein Thema, über das wir uns unterhalten sollten? Ich würde mit euch gerne über Kritik sprechen. Kritik? Kritik. Ja, ist ein großes Thema. Oh ja. Aber haben wir auch so, glaube ich, noch nie im Ansatz behandelt. Mhm. Ich komme drauf deswegen, weil wenn ich mir so die aktuelle Weltpolitik so anschaue, dann erzählen immer alle, egal ob das jetzt hat, ein Trump ist oder ein Erdogan ist oder vollkommen egal, dass sie sich das verbieten, dass irgendwer von außerhalb da Kritik an ihrem Stil oder ihrer Vorgehensweise oder sonst was übt. Genau. Und jetzt ist meine Fragestellung, ob es sich verbietet, da Kritik zu üben, und wenn ja, warum es sich verbietet, muss ich in ein Thema involviert sein, um Kritik zu üben? Darf ich nur Kritik üben, wenn ich einen Verbesserungsvorschlag habe? Lauter so Geschichten. Also, und ich glaube, du musst es ein bisschen spezifizieren. Und als persönliche Komponente, wie übt ihr Kritik oder wie geht ihr mit Kritik auch um? Also mir ist es jetzt wichtig, dass wir hier nicht irgendwie im luftleeren Raum argumentieren, weil das ist mir ein bisschen zu... Ist das jetzt Kritik an meiner Aufgabenstellung? Das kannst bitte, du jetzt gerne auf bitte, der Metaebene bitte, so verstehen. Bitte. Ich finde, das ist einfach ein zu kontextbezogenes Thema, als einfach so im luftleeren Raum, weißt du, so Allgemeinplätze so von sich zu geben. Ja, Kritik sollte konstruktiv sein und so weiter und so fort, ja. Also reden wir jetzt konkret darüber, dass da irgendwelche Machthaber kritisiert werden? Von einer kritischen Öffentlichkeit? Oder reden wir jetzt über, ich habe meiner Frau gesagt, sie kann aber so die Wäsche nicht machen? Oder meinem Mann gesagt, so wie er den Geschirrspüler einräumt, wird das alles nix? Mir ist es schon bewusst, dass wir dieses Thema eigentlich auf 5 Folgen aufteilen könnten und jedes Mal einen anderen Teilaspekt. Vielleicht fangen wir mit einem an, auf den wir uns einigen und lassen uns dann ein bisschen treiben. Ja, aber dann würde ich das gerne nicht so, dann würde ich das tatsächlich nicht gerne auf so einer gesellschaftlichen Ebene, sondern mehr auf so einer persönlichen Ebene machen. Bitte. Ich erzähle jetzt mal eine kleine Geschichte. Ja. Also, ich hatte meine größte berufliche Niederlage dadurch, dass ich kritisiert wurde von dem Chef meines Chefs sehr persönlich und sehr an meiner, wie soll ich sagen, an meiner Kompetenz nagend für mich selber, ja, und zwar ohne jegliche Anzeichen, ja, also das war wirklich so, ich habe da gearbeitet, vor mich hingetan und tralalala und plötzlich kam das so, pam. Und berechtigt oder unberechtigt, die Kritik? Ja, im Nachhinein würde ich sagen, total berechtigt, gar keine Frage, aber erstens nicht, hätte ich nie gedacht, dass ich sozusagen so aus der Hierarchie so direkt kritisiert werde. Und zweitens hätte ich auch nie gedacht, dass es so, ich finde, Kritik äußert man immer irgendwie, um Sachen zu verändern. Aber das war sozusagen das war so ein finales Ding, ja. Also der Chef meines Chefs hat gesagt, du machst das und das und das und das nicht so, wie ich mir das vorstelle und deswegen nehme ich dir das jetzt weg. Ohne. Also das war einfach ohne so Vorstufen. Ja, genau. So. Und ich finde, man sagt, wenn man sozusagen, wenn man so im luftleeren Raum über Kritik redet, neigt man immer dazu zu sagen, ja, ich finde das total gut und das soll doch bitte irgendwie konstruktiv geäußert werden und so weiter und so fort. Aber ich finde, wenn man dann mal so richtig hart kritisiert wird, ja, dann merkt man eigentlich, ja, dass dieses Kritiküben schon eine harte Sache sein kann. Und kritisiert werden auch richtig, richtig ans Eingemachte gehen kann. Ja, ich weiß nicht, ob. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich arbeite jetzt in einem beruflichen Umfeld, wo Feedback, was im Endeffekt ja auch nur Kritik ist, also extrem wichtig ist, also wo wir das uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass du halt kontinuierlich Feedback einforderst und auch kontinuierlich Feedback gibst, spätestens immer nach einem Projektabschluss und so weiter. Und wo ich immer merke, ich bin mittlerweile meistens in der Situation, dass ich derjenige bin, der Feedback gibt und nicht so viel Feedback bekomme, weil ich meistens in der Projektleiterrolle bin oder noch eins drüber. Und ich merke halt immer auch, dass es echt das ist, was du lernen musst, vernünftig Feedback zu geben und auch nichts zu, auf der einen Seite nicht so den Holzhammer auszuholen, wobei ich das nie gemacht habe, und auf der anderen Seite aber auch nicht alles so weich zu spülen. Also, dass du schon dir, also wenn du von Kritik oder Feedback oder wie immer das nennen will, das ist ja, kommt das gleich raus, das ist echt eine Kunst, ja. Also, und das bedeutet also auch, wenn das diese berühmte konstruktive Kritik sein soll, dann musst du dir auch echt intensiv Gedanken machen. Deshalb verstehe ich dieses Beispiel, was du da gesagt hast, finde ich halt schon insofern irgendwie. Das ist halt das Gegenteil von konstruktiv. Genau, das ist einfach so, also ohne Vorwarnung, Bums, einfach, auch wenn es vielleicht so war, dass das, was du da gemacht hast, scheiße war, weiß ich jetzt nicht. Ja, das war, oder war vollkommen war nicht, berechtigt. War inhaltlich total berechtigt. Ja, aber dann kannst du ja aus deiner, also kannst du jetzt da mit diesem Feedback oder dieser Kritik ja nur bedingt was anfangen, weil du ja auch gar nicht die Chance hattest, es zu verbessern. Ja. Kurze Zwischenfragen. Dein Chef, da hat der Ahnung von der Materie gehabt, was du da tust? Ja, stimmt, oder? Ja, also ne, es gibt ja auch durchaus, dass ja, du, wenn du zwei Hierarchien drüber bist, dass die zwar wissen, dass die da unten was tun zum Thema XY, ja, aber fachlich einfach nicht mehr im gleichen Maße in der Materie sind. Also er hat schon auch quasi richtig fachlich das Ding richtig beurteilt. Ja, also wir müssen ja jetzt gar nicht sozusagen über die Situation reden, dass ich kritisiert wurde. Ja? Nee. Ich wollte nur damit klar machen, dass wenn wir uns sozusagen versuchen, in Situationen hineinzudenken, in denen wir Kritiker sind oder kritisiert werden, dass es halt dann doch immer sehr, sehr persönliche Situationen sind. Ja? Also auch Situationen sein können, die extrem ans Eingemachte, ans Selbstverständnis, ja, ans Selbstbild, an Konfrontation von Selbstbild und Fremdbild, an Selbstbewusstsein und so weiter gehen können. Und deswegen, und jetzt auch vielleicht auch wieder so eine global-galaktische Perspektive zu haben, ja, ich kann es, also wenn ich mir vorstelle, du bist irgendwie jemand, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht und ständig sich anhören muss, wie scheiße er ist, dann besser, oder? Ja, war vorher schon mal besser. Dann ist das sicherlich nicht einfach. Ja. Die Frage ist, und deswegen habe ich danach gefragt, würdest du mit der Kritik anders umgehen, wenn du sofort feststellst, dass sie berechtigt ist, oder wenn du feststellst, dass sie unberechtigt ist? Also ich glaube, unberechtigte Kritik ist grundsätzlich einfacher, weil genau. Du sagst halt, leck mich am Arsch. Ja, du weißt halt sozusagen für dich, das ist vollkommen ohne. Würde ich nicht unbedingt sagen. Ein Beispiel von mir zum Beispiel, von meinem alten Chef, der mich als Abteilungsleiter zu sich zitiert hat und mir halt, nennen wir es mal positiv, eine Rückmeldung gegeben hat, dass ich gefälligst bei meiner Mitarbeiterin mal ordentlich die Zügel anzuziehen hätte und die mal ordentlich zurechtzustutzen hätte bezüglich ihrer Arbeitsmoral. Nicht der Arbeitsmoral an Leistung, sich, aber bezüglich ihrer Leistungskonstanz. Und da passieren einfach zu viele Fehler und hin und her. Und auch wenn ich in dem Moment irgendwie sagen hätte können, ja, er hat vielleicht grundsätzlich recht damit, dass da zu viele Fehler passieren, und dass dieser Punkt in irgendeiner Art und Weise berechtigt ist, ist es aber nichts, wo ich jetzt halt irgendwie aus dieser Kritik irgendwas rausziehen kann, weil das nicht mein Führungsstil ist. Weil ich nicht hergehe und puff, hier mit dem Lineal auf den Tisch haue und sage, so, und jetzt wird hier alles anders, weil ich dann das Gefühl habe, da kann ich aus den Leuten nicht mehr Leistung rausholen, sondern am Ende des Tages hole ich da weniger Leistung raus, wenn die sich dauernd komplett unter Druck fühlen. Jetzt ist die Kritik an sich vielleicht berechtigt, inhaltlich begründet, und er könnte fachlich zwar sagen, okay, aber es gibt halt da nicht nur die eine fachliche Lösung in diesem Moment, und es sind halt auch andere Lösungsansätze durchaus vorhanden und möglich. Schwierig in dem Moment irgendwie damit um. Trotzdem fühlst du dich natürlich persönlich total gekränkt irgendwie, weil jemand auch gar nicht erkennt oder erkennen will, wie du die Sache angehst, und auch selbstverständlich in diesem Fall vollkommen und null und nichtig dafür zugänglich ist, dass du irgendwie das argumentativ begründen willst. Aber ich versuche das nochmal zu verstehen. Hat er kritisiert den, also war, weil ich finde immer schwierig. Mein Führungsstil hat er einfach kritisiert. Mein Leitungsstil für die Abteilung hat. Weil das Ergebnis nicht zufriedenstellend war. Im Sinne von, ihr habt nicht die Leistung gebracht, die da sein sollte oder sonst was? Ja, das ist, wir haben nicht irgendwie ein Quartalsziel nicht erreicht oder so, sondern es passiert einfach eine gewisse Anzahl von Fehlern und er ist halt der Ansicht, die Fehler passieren. Kannst du abstellen, wenn du anders sagst. Genau, die Fehler passieren deswegen, weil ich hier nicht die harte Führung mache. Und ich der Meinung bin, die Fehler passieren, weil es an mehreren Punkten einfach grundsätzlich irgendwie hapert, aber da trittst du halt gegen eine Wand. Ja, ich glaube, das ist halt echt so, Kritik ist halt, also wenn ich das jetzt wieder auf meinen Berufsalltag transferiere und dann über diese Feedbackgespräche und so weiter, dann merke ich doch bei den meisten, dass ich immer da, dass die, wenn ich die Punkte anspreche, die mir nicht gefallen, dass sie sich dann auch meistens ertappt fühlen oder sagen, ja, hast du eigentlich recht. Bist du jetzt quasi der Mastermind, der irgendwie da so eine Gruppe betreut und ihnen hinterher aufzeigt, was sie falsch gemacht haben? Läuft es darauf hinaus? Ich gucke mir halt in einem Projekt das Projektteam an und beurteile im Nachgang, mache ich für jede Projektbeurteilung. Und dann kannst du halt so eine Skalierung machen. War der super gut? War der gut? War der dem Erwartungswert entsprechend und so weiter? Aber du bist ein Trainee in dem Moment, oder? Also du bildest die Leute. Nee, also das sind mir unterstellte Mitarbeiter in dem Projektsetting. Die arbeiten für mich in dem Projekt. Die sind dann in dem Fall meine fachlichen Untergebenen. Okay, aber du hast quasi den Gesamtüberblick. Genau, ich kenne jeden aus dem Projektteam und mache für jeden danach eine Projektbeurteilung als Projektleiter. Und dann, wenn du dann mit denen darüber sprichst und sagst, naja, bei denen Sachen, da bist du mir zu schlampig, da arbeitest du mir nicht genau genug, dann merkst du schon meistens in den Gesprächen, okay, da fühlen sie sich aufs Füßchen getreten, aber sie wissen schon, okay, der hat eigentlich recht. So. Aber ich würde da halt jetzt nie sagen, ja, scheiße, wir hatten eigentlich im Projekt das Ziel XY und das haben wir nicht erreicht und das hat da dran gelegen, weil das und das war. Also deshalb habe ich gefragt, kritisiert er praktisch, dass er das Ziel nicht erreicht hat und er glaubt, wenn du es anders machen würdest, würde das Ziel erreichen oder kritisiert er halt das, wie du agierst und das ist ja eher Letzteres, ja. Du hast natürlich klar in irgendeiner Art und Weise einen Quartalsumsatz und wenn das irgendwie der… Ja, oder eine gewisse Fehlerquote. Du sagst also, wir wollen diese Fehlerquote nicht überschreiten. Aber wie gesagt, in dem Fall wäre halt jetzt der Punkt gewesen, wie senke ich diese Fehlerquote? Senke ich die durch einen anderen Führungsstil oder senke ich die durch andere Maßnahmen, die in dieser Führungsstildebatte überhaupt nicht vorkommen? Ja. Also ich habe es dann anders gelöst. Aber also für mich ist halt der Punkt, wenn ich kritisiert werde und ich werde für Dinge kritisiert, wo ich insgeheim weiß, ja, der hat recht, das tut mir eigentlich mehr weh, weil ich denke, puh, da hättest du da eigentlich selbst drauf kommen können, da hättest du schon an dir arbeiten können, als wenn da mit irgendeiner Kritik um die Ecke gekommen wird, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt irgendwie nur bedingt nachvollziehen, da lassest du mir jetzt Dinge an, die eigentlich nichts mit mir zu tun haben. Also wenn es so verstehe ich das jetzt, ja, dass du sagst jetzt halt, du stellst jetzt mal einen Führungsstil, führt zu einer gewissen Fehlproduktion, wohingegen ich weiß, die Maschine ist nicht mehr top, deshalb kommt danach nicht das Produkt raus, wie wir es uns vorstellen. Also jetzt, ich mache jetzt ein Beispiel. Wie gesagt, wenn du es auf einer konstruktiven Ebene machst, dann ist das auch kein Problem. Aber das Gesamtding lässt es erahnen, dass er natürlich eher diesen Führungsstil halt hat und so jemand spricht nicht konstruktiv dann mit dir, sondern ja. Aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen, ja. Also einmal berechtigte Kritik und nicht berechtigte und dann konstruktive und nicht konstruktive. Ja, genau. Ja? Das sind zwei unterschiedliche Sachen, also zwei unterschiedliche Dimensionen. Ja. Du kannst sehr unkonstruktive Kritik bekommen, selbst für Themengebiete, wo es berechtigt wäre. Aber genau, und dann ist es halt scheiße. Ja. Ja. Wenn du aber konstruktive Kritik bei Themengebieten hast, wo es berechtigt ist, ist es gut. Aber es tut dir trotzdem insgeheim so ein bisschen weh, weil es. Genau, sagst, es tut dir immer weh, wenn es berechtigt ist. Ja, genau. Es tut aber nicht weh, wenn es nicht berechtigt ist. Aber um nochmal einen anderen Spin reinzubringen, jetzt haben wir ja von vielen Themen gesprochen, wo man vielleicht noch relativ im Arbeitsalltag relativ objektiv sagen kann, das ist falsch, das ist richtig. Also so mal relativ plakativ. Ich muss jetzt dran denken, hatte ich auch wieder eine Folge von Fest und Flauschig gehört und das war kurz nachdem der Olli Schulz sein neues Album rausgebracht hatte. Und da war er echt richtig geknickt teilweise, weil halt die Kritiken zum Teil ziemlich schlecht waren und so irgendwie ein oder zwei Tage, nachdem das Ding released wurde, auch schon auf Amazon halt so ein paar Scheißkritiken waren. So, jetzt, da ist ja dann dieser Maßstab von, das ist jetzt richtig oder falsch oder das ist berechtigt oder das nicht, anlegen, die gibt, kannst du ja gar nicht anlegen, sondern da hast du irgendwie, wenn du so einen künstlerischen Aspekt hast, wo du sagst, da hat jetzt jemand sein Herzblut reingesteckt, der hat da echt viel rein investiert und der ist von dem Ding, ist sein Baby, ist überzeugt und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, das ist aber scheiße. Und dann, da gibt es ja nicht falsch oder richtig oder berechtigt oder unberechtigt, sondern du kannst ja nur sagen, das ist ja so, gefällt aber mir, das ist, gefällt mir du, nicht, ja. Ja, aber das, das, ist, wenn das du, ist ja noch schwieriger, glaube ich, wenn du so in so einem Umfeld agierst. Aber wenn du irgendwo künstlerisch tätig ja, bist. Ja, ich meine, das ist halt ein anderes Bild wieder zum Thema Kritik, ja. Also wir haben jetzt sehr stark darüber geredet, du kannst noch irgendwie so einen objektivierten Maßstab anlegen, kannst sagen, falsch, richtig, Ergebnis da oder nicht, ja, wenn es nachher darauf runterbrichst, wenn du sagst, Quartalsumsatz erzielt, der hat vielleicht einen scheiß Führungsstil, aber der hat sein Ziel erreicht, also lass mich in Ruhe mit der Kritik, ja. Aber wenn du sagst, hey, ich habe hier ein neues Musikstück herausgebracht oder ich habe ein neues Bild oder ich habe eine Installation oder irgendwas, was künstlerisches, da, wo ja auch Kritik geübt wird, dann das ist ja noch viel schwieriger, ja. Ja, oder einfach Verhalten so im keine Ahnung, ja, wenn dich irgendwie ein Freund oder ein Partner oder so kritisiert, ja, so, da gibt es ja kein richtig oder kein falsch, sondern der eine findet halt, dass es so blöd ist oder du findest halt, dass es so richtig ist. Ja. Aber da bist du jetzt ja schon ziemlich schnell an dem Punkt, ob du eigentlich nur was sagen darfst, wenn du einen Lösungsvorschlag hast. Weil natürlich kann ich jetzt hergehen und sagen, pass auf, dein Essen schmeckt mir nicht. Wenn ich aber nicht sagen kann, warum es mir nicht schmeckt oder was ich geändert hätte, darf ich es dann in dem Moment überhaupt sagen? Ich bin ja der festen Überzeugung, dass man Sachen, dass man sozusagen, dass man Haltung zu Dingen braucht. Und um Haltung zu haben, braucht man eine Meinung. Und ich bin der Meinung, dass man Meinungen auch formulieren soll und muss und deswegen auch Kritik üben soll und muss. Und nicht, also, ja, natürlich nicht auf alle Art und Weisen und schon gar nicht verletzend und irgendwie abwertend, ja. Also ich glaube, man muss es immer schaffen, Empathie zu der Person in seiner Kritik auch zu zeigen. Das ist unglaublich schwer. Das ist richtig, richtig schwer. Naja, es hängt ja auch damit zusammen, ob die Person bezüglich des Objekt oder Projekts, je nachdem, um was es sich dreht, schon selber in irgendeiner Art und Weise eine Meinung dazu hat oder eventuell schon latentes schlechtes Gewissen dazu hat oder sonst irgendwas. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und grundsätzlich sagen würde, was nehmen wir denn? Mich nervt es total, wie bei uns, wie es im Wohnzimmer ausschaut. Und dann, und die Elli würde es grundsätzlich auch nerven, wie es im Wohnzimmer ausschaut, aber sie sagt, hat halt einfach, sie ist den ganzen Tag nicht dazugekommen. Ja. Dann stoßt du in dem Moment, stößt du einen total wunden Punkt an. Und du willst gar nicht darauf hinaus zu sagen, du hast nicht aufgeräumt, sondern wir sollten uns gemeinsam die Zeit nehmen und ja, also, aber das ist doch eine Frage der Formulierung, das meine ich ja gerade eben, ja. Ja, ich so, glaube, das ist halt, ich glaube das eben ist nicht, halt dass ich glaube eher, dass es schon eine Frage der Vorprägung ist. Da kannst du mit einer kannst du das formulieren, naja, hinterher, natürlich wie du möchtest. Bist du, na, ja, natürlich bist du in einer gewachsenen Beziehung hast du einfach Rollen, die du einnimmst, ja, und Vorgeschichten und so weiter und so fort. Und das Leben ist dreckig und schwierig und Beziehungen sind dreckig und schwierig. Schau mal, der Kai zum Beispiel. Wenn der Kai. Ich war jetzt gerade nicht da, das macht nichts. Wir kritisieren dich jetzt halt erst. Okay. Der Kai steht im Bierladen und denkt sich, ach, nehme ich dieses Bier oder natürlich nimmt der Kai beide Biere, aber. Ja. Er würde also jetzt mal angenommen, ja. Rein hypothetisch. Rein hypothetisch. Er wusste sich zwischen zwei Bieren entscheiden. Nehme ich dieses Bier oder nehme ich dieses Bier? Und er nimmt das Bier A und bringt es mit und wir sagen beide, also pff, das ist ja wohl mal so ein richtiger Schuss in den Ofen. Was eine berechtigte Kritik an der Sache ist und wo der Kai nichts dafür kann, weil er hat das Bier nicht gebraut. Aber er auf der Metaebene kann er was dafür, weil er das eine und nicht das andere genommen hat. So. Wenn wir jetzt dann noch sagen, ich habe letztes Mal eins so und so getrunken, das ist zufällig das andere, was er nicht genommen hat, dann hast du da eine Ebene irgendwie drin, das kriegst du gar nicht mehr aufgelöst. Ja, darum muss man halt das vorsichtig machen. Mit viel Empathie, dem anderen seine Würde und sein Gesicht lassen. Das ist einfach scheiße schwer. Bestes Beispiel, Caro hat letztens Wein für uns gekauft, ja, und sie kennt sich nicht wirklich damit aus, ja, sie kennt verschiedene Rebsorten so, weil, aber so, die hat halt einfach einen 3,99 € Riesling gekauft. Der 3,99 € und Riesling, das verträgt sich nicht, ja. Riesling wird gut ab 10 €. Ja. Da weißt du einfach, das ist eine Rebsorte, die ist aber einfach scheiße unter 5 €. Aber dafür musst du dich mit der Thematik halt schon mal befasst haben. Richtig, genau. So. Ja. Da kannst du es lieb meinen, wie du willst, wenn du Käufer bist oder nicht, hast halt einen Fehler gemacht. Ja. Und als Kritisierender, ja, da musst du halt irgendwie einen Weg finden. Und das ist natürlich in so Beziehungen, die halt irgendwie, mein Gott, wir leben jetzt 20 Jahre irgendwie miteinander. Ja, aber ich muss ja nicht immer alles sagen. Ich kann auch die Klappe einfach halten. Dann trinke ich den 3,99 € Riesling und verkneife mir alles weitere. Weil sie hat ihn vielleicht gekauft, weil sie sich gedacht hat, ach, heute, die Kinder sind nicht da. Schöner Sommerabend. Der Vater trinkt doch gern Riesling. Schöner Sommerabend, die Kinder sind nicht da. Komm, ich habe auch noch irgendwie Stips und Dips und irgendwie gekauft. Lass uns heute mal erst ein bisschen am Balkon ein bisschen Riesling und dann. Ja, genau. Dann ist es aber, wie du es verbringst. Dann musst du halt, also sagst halt, komm, Schatz, trink mal halt, aber nur mal jetzt drüber gesprochen. So toll war. Jetzt mal Tacheles geredet, ne? Ja. Und sie hat sich halt vielleicht. Was sie tut? Du trinkst gerne Riesling. Das war das, was ich ihrem Kopf ist. Genau. Ja, natürlich, genau. Total gut gemeint. Du magst kein Grauburgunder und du magst kein Suave. Riesling, das ist der heiße Scheiß hier. Und das ist. Ja, ja, ja. Ich weiß. Das ist einfach scheiße schwierig. Aber trotzdem bin ich immer der Meinung, dass Dreh's mal um. In dem Moment, wo man, also ich finde, man muss nicht zu jeder Sache irgendwie seine Kritik äußern. Und man muss auch nicht immer die Wahrheit sagen, ja. Aber es kann auch nicht auf der anderen Seite sozusagen am anderen Ende der Skala so weit gehen, dass man irgendwie dann alles akzeptiert, ja, was man. Ich bin großer Freund davon, einfach Wahrheiten auszusprechen. Auch wenn es wehtut. Je nachdem halt, in welchem Kontext das ist, ja. Ich kann es zum Beispiel einfach überhaupt nicht leiden. Und das hat mir wirklich schon so Ärger gesorgt. Aber ich kann da nicht an mich halten. Ich mag das nicht, wenn Leute irgendwie vor Publikum reden und offensichtlich Schwachsinn erzählen. Und sich aber auch noch geil finden, weil sie irgendwie den 30 Leuten, die da vor ihnen sitzen oder stehen, den Bären aufbinden. Und ich komme mir da einfach, also ich habe das regelmäßig, ja, dass mir irgendwie Leute irgendwie den Vortrag halten und dann erzählen, sie haben das gemacht, weil. So, und dann kommst du, da weißt du einfach, wenn du Ahnung von der Materie hast, hast du einfach 5 Gegenargumente, die sofort alles entkräften, was der Typ sagt. Und ich bin, und alle in dem Raum wissen das, aber alle nicken. Weil er der Vorgesetzte ist, oder? Nee, egal, ja, einfach um sozusagen den Frieden zu erhalten, wo ich mir dann immer denke, nein, das geht nicht. Es kann nicht sein, dass die Leute mit irgendeinem Scheiß durchkommen, bloß um des Durchkommens willen. Es muss einfach sein, dass man sie konfrontiert damit, dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt. Ja, ich glaube, da kommt es aufs Setting an. Also wenn das im beruflichen Umfeld ist, würde ich auch sagen, ja, muss mal Kontra geben. Ja, aber wenn jetzt, was weiß ich, mir fällt jetzt kein doofes Beispiel an, aber wenn der Opa irgendeinen Schmarrn erzählt auf dem 90. Genau, Geburtstag, darum sage ich ja eben, ja, ruhig, genau, der Kontext ist einfach und brutal. Und auch da, und auch in diesem Zusammenhang, Schmarrn oder Nicht-Schmarrn, das ist natürlich, das ist nicht irgendwie, da gibt es nicht schwarz oder weiß, da gibt es auch eine Grauzone dazwischen. Und ich muss natürlich, jetzt geht er einfach. Ja, das sagt meine Frau auch immer. Ich höre dazu, ich lege mich schon mal ins Bett, red du mal weiter, ich schlafe dann schon mal. Erzähl ruhig noch ein bisschen. Der Punkt ist ja auch, wo liegt in dem, was er jetzt vorträgt, wo liegt denn die Gewichtung? Und wenn er irgendwie sagt, also wir haben hier 29.000 Mitglieder und du hast aber effektiv vielleicht 28.500, dann musst du ja da nicht irgendwie reingrätschen und sagen, klar. Moment, 28.500. Das ist ja Quatsch. Ja, aber wenn er sagen würde, so, die Erde ist eine Scheibe, dann würdest du wahrscheinlich schon sagen, ja, Kollege, also Das ist halt immer der Punkt. Wastel, jetzt üben wir mal konstruktive Kritik an dem nächsten Bier. Ich kann das sogar. Ich habe ja vorher mich schon hier bei dem Hoppebräu eigentlich für beige bis braune Labels ausgesprochen. Also wir trinken jetzt... Soll das Leonardo da Vinci da vorne drin? Nee, also das ist Lindner Group, weil die Lindner Group ist ein Baustoffe-Konzern und die haben der Chef, der Hans Lindner, der kommt da aus Arnsdorf oder ist jetzt auch der Konzern und die haben zum einen, weil sie da mitten in der niederbayerischen Pampa sitzen, das Hotel gebaut, damit sie Leute unterbringen können und der ist auch wohl begeisterter Biertrinker und hat dann noch in der Schlossbrauerei gegründet und wir trinken jetzt davon das Dunkle. Also jetzt nach IPA zum Abschluss nochmal etwas Dunkles. Habe ich auch noch nicht getrunken, bin mal gespannt. Ja. Jens, was haben die bei der Hochzeit getrunken? Weißt du das noch? Wahrscheinlich Helles, oder? Ja. Hat es da draußen jetzt gerade gedonnert? Oder hab bloß ich das gehört? Ist ordentlich malzig. Hier ganz schön Bröckle sind hier drin, guck mal. War es nur bei mir? Ganz schön Schwemmstoff. Aber hast du da eigentlich so irgendwie die Stefan-Rapp-Taste? Oder? Ja, blub, ja, mach nochmal bitte. Soll ich nochmal machen? Ja, bitte. Ja, klar. Blub. Der kommt aber gut. Das war, als wir, wie hieß nochmal dieses, das hattest du mal mitgebracht, diese 1,5 Liter Flaschen von der Forschungsbrauerei, genau. Hast du es da aufgenommen, oder? Mhm. Okay. Also ist nicht irgendwas aus dem Netz, sondern das ist gesampled. Original Stammtisch. Krass. Ein Bier wie vor Hunderten von Jahren, unfiltriert, naturbelassen und von besonderem Geschmack. Also, ist auch nicht lang haltbar. Ist nur, ich habe das jetzt erst vor 2-3 Wochen gekauft. Das ist ja auch schon 100 Jahre alt. Ja, aber das ist nur bis Ende. Entschuldigung, aber das hat überhaupt keinen Körper. Gar nichts, genau. Das ist das Problem. Ich habe jetzt von denen getrunken, Helles, Weißbier, Schäpps und das. Und die schmecken alle. Was ist ein Schäpps? Nix. Ja, das ist auch so Kellerbier-mäßig, nennen die Schäpps. Das schmeckt alles leer. Leer. Das ist komplett leer. Das schmeckt nach gar nichts. Das ist das Problem. Das ist bei allen Fuckbieren von denen so. Ich habe jetzt alle durch. Das ist echt buntes Wasser. Ja gut, ich sage halt, es hat trotzdem eine High Drinkability, jedes Bier von denen, weil das kannst du halt saufen, ist egal. Ja. Das, also liegt halt so nicht im Magen oder so. Ja. Aber ich habe in Kroatien das Kalovačko Črno getrunken, was quasi das Schwarze von denen ist. Das ist halt ein dunkles. Und selbst da so ein quasi von einer klassischen Brauerei ein dunkles Bier. Ja. Hat einfach mehr Bums als das. Mehr. Also das ist echt enttäuschend. Das ist ja echt eine kleine Brauerei. Die haben wenig Ausstoß. Die produzieren eigentlich nur für den eigenen Biergarten. Und du kannst halt so mal Flaschen bei denen im Biergarten kaufen. Das schmeckt so alles, wie er schon sagt, nach nichts. Hat keinen Körper. Das ist echt ziemlich enttäuschend. Ja. Schmeckt jetzt nicht total scheiße im Sinne von, das schmeckt irgendwie widerlich, aber es ist halt nix. Ja, stimmt. Also es ist jetzt keine Seife. Ist halt so. Aber es riecht wenigstens gut malzig. Ja, aber es ist, also du riechst und denkst, oh, jetzt kommt was und da trinkst du das. Das könnte auch helles sein, ne? Fast, das ist echt. Das ist weniger als helles. Das ist echt ganz arm. Ich hoffe mal, dass das vielleicht, bei diesen ganz kleinen Brauereien kann das ja von Sud zu Sud auch nochmal extrem unterschiedlich sein. Aber dadurch, dass ich jetzt 4 verschiedene Sorten getrunken habe und die haben alle, also es hat sich durch die Bank durchgezogen, alle genau das gleiche Phänomen, kein Körper. So, kein Thema. Ich finde, es schmeckt metallisch. Ja. Hat irgendwer diesen metallisch Geschmack? Diese? Du hast es ganz häufig. Ja, es gibt nach Umami, wird immer diskutiert, ob nicht metallisch auch noch eine 6. Geschmacksrichtung ist, die man schmecken kann oder nicht. Aber vielleicht gibt es da bloß manche Schmecker und manche nicht. So, haben wir noch ein Thema? Nee, Leute, ich hab nichts mehr. Das ist alles. Ja, was soll kann ich jetzt machen? In irgendeine Musikkneipe hier ums Eck gehen oder was? Das könnte er machen. Gehen wir nochmal richtig steil, ja. Ja, wenn wir nichts mehr haben, dann haben wir nichts mehr. Also. Ich meine, wir können jetzt die Vergangenheit thematisieren, aber das ist ja auch. Was wäre die Vergangenheit? Naja, was halt so alles passiert ist in den letzten 6 Monaten, seitdem wir aufgenommen haben, aber ich will jetzt nicht so eine Rückschau machen. Mein Sohn spricht sein zweites Wort. Oh. Matsche. Nee, Decke. Decke. Deckel. Ach, Deckel. Ja. Ein Deckel. Wir glauben, dass es Deckel ist. Okay. Deckel. Was ist sein erstes Wort? Deckel. Hallo. Hallo. Okay. Ja, nee. Bald ist Landtagswahl. Ja, das Einzige, worüber wir noch sprechen könnten. Ich war ja jetzt, wie gesagt, die Woche in Danzig. Ich war vor kurzem am Danzig-Konzert. Das ist immer so klein ist die Warst Welt. Warst du da auch? Ja, wieso wer noch? Ich habe lauter Leute im Danzig-Shirt gesehen, wahrscheinlich an dem Tag. Ja, das war keine polnische Demo, das war ja, ja. Eine Band. Du warst in Danzig. Genau, und irgendwie, ich habe mich im Vorfeld relativ wenig damit beschäftigt. Ich habe einfach gesagt, okay, Polen, also muss größer ausholen. Also mein Nachname und so. Und die Familie von mir kommt wohl ursprünglich mal aus der Nähe von Ratibor, was heute auch Polen ist, was früher nicht Pommern, sondern, weiß jetzt gerade nicht, wie das hieß. Und ich wollte schon immer mal nach Polen, weil ich da viel Positives gehört habe. Und Danzig eben so, gilt ja so als ja, die Riviera des der Ostsee. Und was mir halt aufgefallen ist, als man dann da war, dass du so eine extreme Mischung da hast in dieser Stadt zwischen auf der einen Seite der deutschen Historie, es war ja sehr über Jahrhunderte lang deutsch geprägt, dann ganz klassisch den Kommunismus in Anführungszeichen mit der großen Werft. Und du siehst jetzt, dass die jetzt dort ja auch verstärkt jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten wirklich da die Innenstadt aufgemöbelt haben und die ganzen alten Gebäude zum Teil restauriert haben, zum Teil waren die ja wirklich komplett zerstört werden, Krieg wieder neu aufgebaut haben und jetzt auch wiederum die Gebäude auch mit den, und das weiß ich jetzt nicht, ob das nur Restauration ist oder ob sie es nachträglich hingemalt haben, hast du halt auch bei so Kaufmannshäusern, so alten aus der Hansezeit, haben sie jetzt überall wieder die deutschen Aufschriften. Also da steht dann halt Kaffeerösterei und so weiter. So bei so ganz alten Gebäuden, was weiß ich, wie so Stadttore oder sowas, da hast du das halt, da sind noch die alten Lettern, die sind halt noch auf Deutsch. Und was ich mich so gefragt habe. Das war schlesisches Gebiet, oder? Nee, das ist Pommern. Pommern, okay. Pommern. Was ich mich so gefragt habe, also was mir so durch den Kopf ging, das hört jetzt ganz komisch an, ich habe dann sofort gedacht, naja, wie war das jetzt, wann war das deutsch, wann war das nicht deutsch, und habe da viel im Wikipedia nochmal nachgeschaut, mir die Landeskarten und so angeschaut. Seit 6:45 Uhr. So, ja, nein, aber da waren wir auch zum Beispiel, praktisch an der Küste oben, gibt es Westerplatte, das ist praktisch so eine vorgelagerte Insel von, Halbinsel von, 5:45 Uhr. Da war der erste Angriff während dem Zweiten Weltkrieg. Aber was ich halt gemerkt habe, dass du so durch die Stadt gegangen bist, hast gesagt, ach, guck mal hier, war alles deutsch. So, dass du da irgendwie so eine Art irgendwie so gesagt hast, naja, war ja auch mal schön hier alles, war ja auch mal deutsch. So ein ganz komisches Nationalgefühl so bekommen hast. So. Und das, was ich gedacht habe, ist ja irgendwie, das passt irgendwie gar nicht, ist ganz komisch. Und wo ich auch gedacht habe, interessant, dass die jetzt wieder auch die Gebäude und so weiter so sanieren und auch diese deutschsprachige Historie wieder so nach vorne kehren, wo ja eigentlich momentan in Polen eigentlich ein ganz anderer politischer Wind weht. Ja, also die sind ja eigentlich momentan eher wieder stark nationalistisch, sehr konservativ. Ja, und so weiter. Das sind sie ja schon, aber sie sind trotzdem nicht Russland zugewandt. Ja. Sie sind ja nicht quasi, sie sind ja nicht gen Osten gewandt, sie versuchen sich auch bloß von einem Europa abzugrenzen, sind aber trotzdem, meines Erachtens, sind die Polen trotz allem mittlerweile sehr westlich orientiert, versuchen aber einen Nationalismus oder einen polnischen Nationalstaat für sich selbst zu etablieren. Ja. Aber ich hatte da in der Stadt so ganz ambivalente Gefühle irgendwie, weil so dieses, du läufst da so durch und denkst, ach guck mal hier, das ist deutsch, wir waren dann auch in einem Stadtviertel, was jetzt heutzutage eher so ein aufstrebendes Stadtviertel ist und was so klassisch früher so Studenten oder jetzt mittlerweile so Studentengegend ist, wo Günther Krass aufgewachsen ist. Und da hast du dann auch, praktisch haben wir dann, sind wir dann in dem Geburtshaus vorbei, in dem Elternhaus vorbei, und da gibt es noch so einen Park, wo er so auf so einer Bank als Statue sitzt und noch der Oscar daneben mit seiner Trommel, genau, und so weiter. Recht Trommel spielt auch hinter sich. Und ich fand das irgendwie, ich finde das ganz ganz komisches oder interessante Gefühle hat das so ausgelöst, dass du warst in einem fremden Land, aber warst dort, das war doch trotzdem so deutsch irgendwie so, ja. Hattet ihr das schon mal, wart ihr schon mal in irgendeinem, praktisch in irgendeinem, also ist ja dann eher, wenn Polen eigentlich nur, was sich so anbietet, wo man, oder Tschechien. Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass du da zum Beispiel in Namibia zum Beispiel auch ganz stark so ein Gefühl haben kannst. Südtirol. Ja, die Südtiroler, das ist ja. Nee, geht's euch da nicht so? Weißt du, dass ihr es geil findet, in Italien zu sein, aber auch irgendwie gut, dass alles deutsch ist? Ja, aber das ist anders, das war ja nie besetzt. Was sprechen die Südtiroler denn? Was sprechen denn die Südtiroler? Sprechen die Deutsch oder sprechen die Italienisch oder ist es von Dorf zu Dorf unterschiedlich? Und was wird an den Schulen als erste Sprache gelernt? Italienisch oder dann Deutsch als zweite Sprache oder ist Deutsch bloß Umgangssprache, wird aber nicht gelehrt? Das habe ich mir schon gefragt. Na, die lernen, also die sprechen meistens daheim Deutsch. Du hörst das sofort, wenn jemand aus Südtirol ist, ist immer lustig. Ja, das schon. Also, und die müssen, glaube ich, aber in der Schule, weil es Amtssprache ist, lernen die als erstes Italienisch. Also der Unterricht läuft auf Italienisch, glaube ich. Ja, aber wie läuft ist die Umgangssprache? Italienisch, aber die lernen auch Deutsch. Ja. Wie ist die Umgangssprache? Deutsch. In allen Dörfern? Ja. Nein, nicht in allen Dörfern. Aber, in den Dörfern eher ja. Aber zum Beispiel Bozen ist mittlerweile brutal Bozano. Italienisch. Meran auch. Aber Brunek also die, zum Beispiel ich weiß, ist noch die, stark Deutsch. Ja. Genau, ich weiß zum Beispiel, dass die Deutschen in Meran, die beschweren sich immer, dass einfach die Italiener da immer mehr Überhand gewinnen. Jetzt kann man natürlich auch darüber diskutieren, wie deutsch Tiroler ist. Also nee, Entschuldigung, die Südtiroler in Meran beschweren sich, dass Italienisch immer schwieriger ist. Es gibt ja dieses das Land, dem ich die Treue halte, also quasi das Tiroler Lied da irgendwie. Und da gibt es auch innen drin die Strophe irgendwie entzwei gerissen von dir gerissen wurde, Südtirol und so weiter und so fort. Ich glaube, die sehen sich auch weder als Italiener noch irgendwie als. Nö, sonst sind autonom. Die sagen, wir sind Südtiroler, ja. Ja. Ja, aber ich glaube, dass die trotzdem auch die quasi sich mit Tirol gemeinsam autonomisieren wollen würden. Ja. Ja, aber es war irgendwie, also es war so ein ganz. Ich kann das total gut verstehen, Kai. Ja. Ich glaube, es ist so eine. Also ich habe das ja häufig, wenn ich irgendwie in die Heimat meiner Eltern fahre, also in das Dorf, wo meine Familie herkommt, dass ich habe da so ein Heimatgefühl, obwohl ich werde da wahrscheinlich noch nicht 365 Tage gewesen sein. Ja. Aber Ostwestfalen. In Ostwestfalen, genau, in Ostwestfalen. Manche Sachen das sind einfach, glaube ich, einfach schwierig zu erklären. Ich glaube, dieses Konzept von Heimat und so, das existiert dann irgendwie doch irgendwie ganz. Ja, aber er hat ja überhaupt keine Verbindung zu Danzig. Natürlich hat er da keine Verbindung zu Danzig, aber. Also zumindest nicht in den letzten zwei Generationen. Ja. Nee, aber also ich. Na, was mir halt so aufgefallen ist, wir waren dann, wie gesagt, da in Westerplatte und Westerplatte ist praktisch vorgelagert, Danzig so ein bisschen und da war, um die Jahrhundertwende war da praktisch so eine wie Art Kurort und da waren Badestrände etc. Und dann war das aber auch dann, wie gesagt, während dem Zweiten Weltkrieg praktisch der First Impact, ja, da war das erste Mal, hat Kriegsschiff Schleswig-Holstein oder sowas hat da den Erstschlag gemacht, so ungefähr, und hat dann, darüber sind die dann einmarschiert, unter anderem, ja. Und später sind aber die ganzen Flugwerke über dieses Danziger Haff oder was, auch Richtung Westen gegangen. Genau, so. Und dann hast du im ersten Moment, das war so aufgebaut, so dass du halt über so Infotafeln hattest, dann hast du gesagt, guck mal hier, war ja schön damals, als das noch deutsch war. So war da der Gedankengang, weißt du, so hier schöne Seebäder und die ganzen Gebäude, die schönen Gebäude in Danzig, die wurden halt alle während der, in Anführungszeichen, deutschen Zeit gebaut, aber wurde halt auch alles von den Deutschen kaputt gemacht. So jetzt, das kannst du ja nicht sagen, das eine oder das andere, das wurde von den Deutschen gebaut, weil das waren ja die Einwohner von Danzig. Ja, also es war ja nicht, also die waren ja auch dann eigentlich. Es war sozusagen gleich. Du warst gleich. Also es war ja nicht der Pole oder der Deutsche, es war halt einfach die Leute, die da gelebt haben. Du hast aber erstens mal, hast du in der Weimarer Republik nicht Deutschland in seiner jetziger Form irgendwie gehabt, sondern du hattest halt so eine Vielstaaterei. Das kannst du ja, die in dem haben Maß. Ja, die haben schon Deutsch gesprochen, aber das waren in dem Sinne ja keine Deutschen an sich, sondern das waren halt eben Pommern, die halt auch deutschsprachig waren, wobei auch zur damaligen Zeit wahrscheinlich die dialektale Ausbildung noch viel stärker war, dass du ein pommersches Deutsch von einem ostwestfälischen Deutsch, von einem bayerisch, massive Unterschiede, ja, ja, und, bis zur Verständigungsschwierigkeit. Die hatten damals ja auch schon polnischsprachige Bevölkerungsgruppen, ja. Die mussten sich ja dann da irgendwie, glaube ich, nach der Weimarer Republik, ich weiß nicht, mussten die sich ja auch irgendwann bekennen, also wollen sie deutsch bleiben oder wollen sie zu, damals, also nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja Polen noch gar nicht. Da war das ja alles entweder deutsch oder russisch, glaube ich. Ja. Oder? Gab es Polen nach dem Ersten Weltkrieg? Also es hat Ostpreußen auch gegeben, glaube schon, was zum Deutschen Reich gehört. Ich glaube schon, aber der deutsche Kaiser und der russische Zar, nee, da gab es den russischen Zar nicht mehr. Nee. Lenin muss das gewesen, genau, sein. Nee, also während dem Deutschen Reich, das Erste Deutsche Reich, während dem Deutschen Reich, also Weimarer Republik, mehr oder weniger 71 bis 1918 gab es kein Polen. Da war praktisch da oben, da war das alles Provinz Westpreußen, Ostpreußen, und dann hat da dran angegrenzt das Kaiserreich. Ja. Und dann gibt's die Zeit. Aber davor gab es natürlich Polen, ne? Ja, ja, klar. Ja. Und dann gab es Polen, das war die Weimarer Republik, so. Und dann bis zum Dritten Reich, also 1919 bis 1937, da gab es Polen, und da war Danzig Freie Reichsstadt, und da gab es jetzt hier hinten, siehst du es? Ostpreußen war dann praktisch so vorgelagert. Genau, ja, da Kaliningrad um Königsberg und so, ja. Fühlst du dich eigentlich dem Baltikum irgendwie näher, Kai? Jetzt will er bloß wissen, weil er hinfliegen muss. Im Vergleich zu. Nee, nein, weil ich meine, du hast ja sozusagen in. Wo hast du nochmal studiert? Finnland. Turku? Finnland, ja, in Turku. In Turku war es doch sicherlich auch schon mal in Tallinn, ja. Vielleicht auch schon mal in Riga. Nee, nur in Tallinn. Hast du in St. Petersburg? Ja. Jetzt warst du in Danzig. Ich muss sagen, er scheißt sich halt nichts um seinen CO2-Fußabdruck, das ist halt alles. Das habe ich damals alles mit dem Bus und der Bahn gemacht, tatsächlich, also von Turku aus und mit dem Schiff und auch so nach St. Petersburg. Jetzt haben wir wieder Brummprobleme. Weiß ich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke immer, dass sich so Hansestädte im weitesten Sinne, ja, diese nordischen Städte finde ich immer mal ganz nett. Aber du findest jetzt nicht irgendwie die Landschaft total ansprechend? Nee, wenn du mich jetzt vor die Wahl stellen würdest, würde ich immer wieder zurück Richtung Alpen. Mhm. Als wäre es für mich nichts, wo ich dauerhaft leben wollen würde. Ich glaube, ich könnte auch eher mit dem italienischen Lebensgefühl mehr anfangen, als vielleicht mit dem baltischen, wobei ich auch mit dem Schweden. Welchem italienischen Lebensgefühl? Mittelitalienisch würde ich eher sagen. Also von. Mittelitalienisch? Ja, von der Toskana bis vielleicht ungefähr Rom runter. Also wahrscheinlich Süditalienisch, das wäre mir irgendwie zu langsam, und Norditalienisch wäre mir irgendwie zu. Hektisch. Nicht zu hektisch, aber nicht. Zu nah am Deutschen. Nein, ja, genau, vielleicht ist es das nicht irgendwie zu. Nicht freigeistig, künstlerisch, genussorientiert, ja, genug. Mhm. Ich persönlich fühle mich ja schon so ein bisschen Dänemark, und mittlerweile kenne ich auch England irgendwie so extrem. Aber Dänemark, warst du mal in Dänemark? Ich habe, als wir Kinder waren, haben wir immer in Dänemark unsere Ferien gemacht. Ah, okay. Also leider war ich noch nie in Norwegen und Schweden und so, mhm, und Finnland. Ich, so skandinavisch finde ich schon, also eigentlich. Doch, damit kann ich schon auch viel anfangen. Aber weiß nicht, irgendwie, mir fehlt auch der Zugang irgendwie zum Belgischen, keine Ahnung, oder zum Englischen, nicht so hundertprozentig, ich weiß es nicht. Also ich kann übrigens, falls jemand mal eine Reiseempfehlung braucht, ich kann wirklich jedem nur Südengland empfehlen. Das ist einfach, das war der beste Urlaub, den wir je gemacht haben. Echt so? Gut? Ja. Naja gut, eng verwandt damit. Die New England States, ja, in den USA, ja, das war auch ziemlich geil, aber also Südengland, das war einfach der Oberhammer. Schöne Landschaft, super nette Leute, gutes Essen. Ja, also ich kenne ja Skandinavien relativ gut, weil ähnlich wie der Wassler haben wir da beide studiert, und ich bin da auch viel rumgereist, hat mir auch gut gefallen, und ich könnte mir das auch für ein paar Jahre vorstellen, aber dann wiederum, wenn so, wo willst du dauerhaft leben, würde ich mich schon eher wieder hier im Alpenraum sehen. Ah, ich weiß nicht. Allerdings eine Freundin von mir, die wohnt in einem Vorort von Stockholm, in so einem Viertel, wo die halt so x Hochhäuser Platte nebeneinander haben. Das ist ja überall, das ist ja nicht repräsentativ. Das ist dann auch nicht so, nee, das, ja. aber, nee. Ist dann auch nicht so anders. Genau, das ist der Punkt. Aus Berlin, oder? Dafür in Schweden wohnen, muss ich sagen. In Schweden, da hat man dann irgendwie immer die Vorstellung, man wohnt so kurz vor Göteborg irgendwie so in so einem kleinen Ort, in so einem Michel-Lauf-Landeberger Häuschen. Ja. So einem falunrot gestrichenen Häuschen da. Hm. Ach, das Reisen ist dann doch irgendwie eine geile Sache, oder? Ja, ja. Komm, es wird jetzt a circle complete, ja? Irgendwie so sind wir wieder beim Reisen und beim Fliegen und so, ja? Ja. Ist schon spannend, da reinzuschauen. Na gut, machen wir Deckel drauf, oder? Ja, aber hallo. Das siehst du? Deckel. Ich bin müde. Deckel. Der Dackel. Alles für das Dackel. Für das Dackel. Ja. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir das nächste Mal nicht erst in einem halben Jahr machen. Ja, vielleicht kriegen wir ja eine Kurzepisode hin. Ja, wo wir, zur Verkostung, ja. Wie ist denn das jetzt, wo wir live sind? Haben wir die Sendezeit überzogen, oder? Nee, das gibt es bei uns nicht. Aha. Wir sind ja im Internet, da gibt es keine Sendezeit. Ja, siehst du irgendwie, mal gucken, wie viele Hörer, wer eingeschlafen ist? Nur wir haben noch drei Hörer. Siehst du auch, wer das ist? Nee. Nee. Oh, Entschuldigung, nee, jetzt haben wir nur noch einen Hörer. Also wir waren im Peak bei 5. Das hat allerdings nur 10 Minuten gedauert. Und einer davon war, glaube ich, ich. Das dumme Gesappel. Und ich hab's dann, du hast doch gesagt, du bist nicht dabei? Nee, bei den drei, wo ich vorhin gesagt habe, war ich nicht dabei. Aber wir hatten zwischenzeitlich auch 4 eine ganze Zeit lang. Hier ist übrigens die. Sauber. Also, du ein Hörer, der uns jetzt hört, oder die uns jetzt hört. Ja, geruhsame Nacht. Schlaft gut. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüssi.